Morgen, ihr Lusche! Ach, hau ab, es ist 16 Uhr, ich habe die ganze Nacht gezockt. Ja, und ich habe wieder wie ein verrückter Hausaufgaben erledigt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan und hier ist für euch der Mann, der heute Morgen noch im Schlafanzug und mit zerzausten Haaren fast von einem Lieferroboter überfahren wurde, der auf dem Weg zum nächsten Späti war, um dort die letzte Packung Club Mate zu sichern. Hier ist der Mann, hier ist René. Hi. Ja, hallo und herzlich willkommen da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Heute zur 168. Folge. Jawohl. An diesem wunderschönen 9. Juli 2025. Und ohne große und viel Worte, heute wieder mit dabei, Marc, das dritte Rad am Wagen. Piep, boop, boop. Ja. Und was es damit auf sich hat, werdet ihr im Laufe der Sendung erfahren. Vielen Dank, René, für die nette Begrüßung. Hallo, Stefan. Hallo. Schön, dass wir drei es wieder geschafft haben. Oh, hier wird gerade randaliert im James June, wo wir wieder sind, genau wie in der letzten Ausgabe. Ich glaube, die Wetterbedingungen sorgen ein bisschen für die Randale. Ja, genau. Wir haben heute ein bisschen Wind, aber ich will euch natürlich gebührend begrüßen mit meinem Spruch. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Biete Unterhaltung, suche Zuhörer. Und schon geht's los, wenn wir haben wie immer sehr viel Sendung. Gut. Ja, schön. Jetzt passiert erstmal wieder gar nichts, ihr kennt das. Ja, große Durchatmenpause. Genau. Man muss auch mal sagen, Marc sitzt hier im T-Shirt, ganz entspannt. Nee, der hat ein langes... Ich habe noch einen Longsleeve darunter. Ein Longsleeve, der Name fiel mir nicht ein, genau. Und René sitzt da, als wenn es gestern geschneit hätte irgendwie. ein wenig, dick, ja. Eingepackt. Waren aber kleine Flocken. Letzte Woche haben wir 38 Grad gehabt drin. Es täuscht, ich habe nichts unter der Jacke drunter. Nichts drunter, okay, gut. Dann hoffen wir, dass du die Jacke zulässt. Ja, willkommen bei diesem körperbetonten Podcast. Richtig. Nur ich bin wieder der Einzige, der normal angezogen ist. Aber so ist das. Gut, zwei Wochen sind um. Es ist Mitte Juli. Das zweite Halbjahr hat schon begonnen. Wahnsinn. Hör mir auf. Die Zeit ist ein unfassbar kurzes Jahr, oder? Finde ich auch. Total. Absolut. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob wir noch rausbekommen, woran das wohl läge. Wir erinnern uns an die Weisheit des Tages von der letzten Ausgabe, wo es hieß, die Zeit vergeht nicht schneller, wir eilen nur schneller an ihr vorbei. Ist das vielleicht das, dass wir einfach alle zu sehr beschäftigt sind und deswegen die Zeit so an uns vorbeirast? Was ja erstmal nicht schlecht ist. Doch. Aber warum würdest du, also warte mal, wenn du aktiv bist, vergeht die Zeit schneller? Gefühlt. Ja, das heißt, es ist besser inaktiv zu sein, dann erlebst du doch aber nichts. Naja. Und schaffst nichts. Da gibt es eine andere Weisheit, die kommt diesmal auf Englisch. Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it. Und da hast du es gerade gesagt, once in a while. Ja, also, ja, natürlich, nicht ständig. Ja, sollte. Genau, gut, dann sind wir beim Thema Balance. Ja, da also Rechts-Links-Schwäche. Deswegen gibt es ja die Wochenenden, an denen manchmal auch Balance stattfindet. Ja, Balance, nicht Ballons. Genau. Balance. Ich wollte gerade fragen, woran macht ihr das aus oder wann merkt ihr immer für euch, oh Gott, schon wieder eine Woche rum irgendwie? Gibt es da irgendwie so einen Zeitpunkt? Naja, alle 14 Tage merke ich auch scheiße, schon wieder Podcast. Oh, schon wieder zwei Gesichter. Richtig, ja genau. Ja. Sitzen wir schon wieder hier, genau. Wir drei Clones. Gefühlt war das vor zwei Tagen, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt. Mhm, aber dann, das heißt ja, Marc, bei dir ist eine ganze Menge passiert. Willst du deine Finger sprechen lassen? Meine Finger. Ja, zeig mal deine Finger, man sieht sie leider nicht. Nee, an der Rückseite. Das sieht nicht gesund aus. Und ich bin sehr gespannt auf die Geschichte dahinter. Ich wette, sie hat mit Garten zu tun. Denn, was ist denn mit meinen Fingern? Ja, du hast ein Pflaster an einem Finger und du hast einen ziemlich schwarzen Nagel am anderen Finger. Ja, das sind ja alte Geschichten. Lange nicht gewaschen. Wie alt? Und das hat nichts mit dem Garten zu tun. Nee, okay, erstaunlich. Und jetzt kommt's. Weder das eine, könnt ihr den Satz vollenden. Noch das andere? Noch das andere. Bing! Stefan, einen Punkt. René, bitte notieren. Okay, einen Punkt habe ich. Den merke ich mir noch. Einstellig merke ich mir. Da kommst du noch hinterher. Da kommen wir noch hinterher, ja. Also hat nichts mit Garten zu tun. Ist denn ist es denn berichtenswert? In den letzten zwei Wochen. Ein Unfall gehabt. Bin ich jetzt hier was anderes? Ja, wie gesagt, die Säule mit dem Finger bilde ich mir einfach vor zwei Wochen auch schon. Ach so, okay. Und den habe ich mir einfach sauber und saftig geklemmt in der Balkontür. Okay. Nein, ich kann ja da mal ein Beispiel aus meinem Leben zu vortragen. Sag mal deine Finger. Nee, das geht schon wieder. Oh. Ich habe ja mein Wohnzimmer, bin ich ja dabei zu renovieren. Ne? Renovieren lassen. Pass auf. Bin in der Endphase. Und als er die Tapete an die Wand genagelt hat, hat er einfach meinen Finger dazwischen gehabt. Ja, nein, so ungefähr. Nee, der eine Fingernagel, beziehungsweise eine Finger. Oh, lalala. Kannst du mal rüberfassen? Ja? Hier, über nee, ich will nicht rüberfassen. Wo? Oh, hier. Mann, ey. Hört auf, euch anzufassen. Höher. Ja. Nee, andersrum. Da. Oh ja, noch ein Stück hoch. Hör auf. Ja, wo das Rote ist. Nee, ein Stück hoch. Nein, ihr. Oh Mann, ey, hört doch mal. Merkst du das? Ja, okay. Ja. Das ist eine Beule. Genau. Eine harte Beule. Okay. Das, was du gesagt hast. man muss ja, wenn man so neue Kinder, Möbel kriegt, die alten Möbel irgendwie mal rausnehmen, wenn man auch einen neuen Teppich reinlegt. Da war nicht viel Platz zwischen Tür und Finger und Türrahmen und Möbelstück und ich konnte ihn gerade noch so wegziehen. Es hat aber ganz schön wehgetan. Ja. Und mittlerweile sieht er auch wieder gut aus. Ich wollte gerade sagen, das muss ja schon eine Weile her sein, weil der Schaden an der Haut ist ja schon wieder komplett weg. Genau. Also es ist nur noch subkutan, eine Verhärtung. Man merkt, sprich, ja da ist das spricht der Gutachter aus. Nekrotisches Gewebe. Kannst du Gutachten erstellen und ihm das vielleicht zuschicken? Also, fax es dir gleich rüber. Es tut nicht weh, aber hier ist schon irgendwas, das merkt man. Vielleicht gehe ich irgendwann mal zum Arzt, mal gucken. Okay, ja. Na, ja. Passiert, wo gehobelt wird. Ja, komm, ich glaube, in die letzten 50 Jahre stehst du mit dem Schaden auch noch durch. Ja, eben. Hab ja nicht mehr lange. Oh. Hälfte okay. Ist ja schon um. Lass uns über was Schönes sprechen. Hast du irgendwas Schönes erlebt, Marc? Wir kommen gleich wieder zu dir, Stefan. Jetzt was Schönes erlebt? Pause, das ist ein bisschen Fortschritt im Garten. Und ich glaube, ich habe es vor zwei Wochen vergessen zu erwähnen. Ihr könnt mich da gerne unterbrechen, falls ich es doch schon mal gesagt habe. Und zwar die Saison der Sommerfeste in den Kleingartenkolonien hat wieder begonnen. Habe ich schon drüber geredet? Nein, du hattest mal berichtet, dass es bei euch auch so ein Sommerfest geben wird. Okay, ist eine völlig andere Nummer. Und du warst vor erst im September. Jahr, du warst vor einem Jahr auf diesen Veranstaltungen, um Connections zu bilden. Ganz genau. Und das war ja offenbar erfolgreich. Hättest du dir vor einem Jahr denken können, dass du ein Jahr später... Sommerfest. Ich war davon überzeugt. Ah, okay, das ist gut. Nur so erreicht man Ziele. Perfekt. Genau. Ja, also wie gesagt, die Saison hat wieder begonnen. Das heißt, wir waren schon auf Zweien. Beim ersten dachten wir so, oh schön, jetzt geht's endlich wieder los. Und dann kommst du da hin und stellst fest, boah, also der Groove vom letzten Jahr, der ist irgendwie noch nicht wieder da. Oh, okay. Also ist nicht so, dass man einen Schalter umlegt und denkt so, oh, ich bin jetzt hier in Party-Modus. Oder Kleingarten-Sommerfest-Party-Modus. Nein, aber nichtsdestoweniger, wir wachsen da wieder rein und ist eine schöne Geschichte. Und genau wie im letzten Jahr empfehle ich, geht da einfach mal hin, liebe HörerInnen, all die, weil das ist offen für alle. Hm. Also ich war tatsächlich auch auf dem Sommerfest von so einem Garten, wo so ganz viele Beete sind und man so ein Beet mieten kann. Ah, ja. Gemeinschaftsgarten. Ja, so ein Gemeinschaftsgarten, genau. Hm. Ja, das war... Ja, war ich tatsächlich auch als Fremder, einfach nur zum Gucken und habe eine Grillwurst gegessen und habe mich da ein bisschen umgeschaut. Ja. Schön. So. Notizen gemacht, ein bisschen was ausgemessen. Genau. Ja. Dieses Beet, 320, sehr gut. Umgegraben. Ungefähr 80 Tonnen. Ah, okay, dafür brauche ich zwei LKW. Ein bisschen geerntet. Ganz unauffällig rumgelaufen. So macht. Bin mit der vollen Schubkarre wieder raus. Ich erwähne das immer wieder gerne. Ich bin begeistert davon, was für fortgeschrittene Hobbys ihr beide pflegt. Nein, das ist ja kein Hobby. Nein, das ist mehr eine Profession. Ist genau, klar. Verpflichtung. Aber okay, also Sommerfest war dieses Jahr nicht so toll. Naja, der ist ja noch nicht vorbei, der Sommer. Genau, der Sommer ist noch nicht vorbei, es hat ja gerade erst angefangen. Genau. Also das erste war ein bisschen verhalten, das zweite war dann schon ein bisschen netter, weil das war dann interessanterweise genau dort, wo wir letztes Jahr anfingen. Da ist eine ehemalige oder eine Arbeitskollegin von Tina, die hat dann gesagt, ja, wir sind dann dort und dort und kommt da mal hin. So war es letztes Jahr und wir so, ja klar, lassen wir uns mal überraschen. War dann ganz toll. Und dieses Jahr hat das auch wieder stattgefunden, sind wir wieder hin. Das heißt, wir haben dort alte Bekannte wieder gesehen. Leute, die man vom Sprechen, manchmal auch nur vom Sehen her kannte. Aber man fühlte sich da schon mal eher aufgehoben, wieder angekommen. Und ich freue mich schon auf das nächste Event. Das wäre jetzt eigentlich direkt am Wochenende. Das wäre in der, also es gibt einige. Da ist das Casino Therese Dähn in Neukölln und die Kolonie Edelweiß hat auch am Wochenende jetzt, am Samstag findet das immer statt, das ist also jetzt der 12.7. Ah, wenn dieser Podcast rauskommt, ist das leider schon vorbei. Nächstes Jahr ist tut mir leid. Na, aber ich kann da sowieso nicht hin. Tina geht da alleine hin, Aldi, weil ich bin auf dem Rocktreff. Was an Mariendorf. Schon wieder. Genau, nach Mariendorf. Wieder ein Jahr um. Ja. Ganz, ich wollte gerade sagen, ja. Was heißt hier schon wieder? Genau. Wieder war das nicht letzte Woche, wo du das erzählt hast? Ja, letzte Woche habe ich erzählt, ach herrje, Rocktreff hat zwar stattgefunden, aber leider nur irgendwie so 2 Stunden. Mhm. Ja, und dann hieß es irgendwie, deutscher Wetterdienst sagt, große Wetterwarnung, deswegen haben sie die Veranstaltung abgebrochen. Oh, krass, es ist erst 20 Folgen her ungefähr, ne? 26 Folgen ungefähr. So ungefähr. Ja. 52 Wochen das Jahr. Da war schon über 100. Ja, krass. Ja. Ja. Nee, cool. Dann schon was los. Cool. Ich habe auch zu berichten. Zwei interessante Sachen. Also erstmal, die Naturgeschichte läuft gut an. Wie so ein Aktienkurs. Von Rheinmetall. Start-up-Aktienkurs, genau. Nee, ich habe die erste Führung durchgeführt. Ich weiß gar nicht, ob wir schon darüber gesprochen hatten. Nein. Das glaube ich. Ja. Du hattest nur gesagt, du hättest eine Führung mitgemacht und hättest den lieber selber moderiert. Achso, ich habe jetzt, siehst du, Natur kommt schon, die denkt, ich bin Teil der Natur, dieser kleine Grashüpfer. Die erste Führung ist gewesen im Rahmen meiner Initiative, war sehr interessant, also logischerweise, weil ich sehr guten Content hatte. Mhm. Ist sehr gut angenommen worden. Könnt ihr in der Pressemitteilung nachlesen, die wird Stefan auch verlinken. Ja, auf keinen Fall. Eine Pressemitteilung, ja. Nee, wow. Tatsächlich gibt es eine Pressemitteilung und 10 Leute. Ich glaube, sie haben interessante Dinge gesehen und gelernt. Möchte ich nichts weiter zu sagen. Kommt vorbei und erlebt nicht das spoilern? Selber. Nee, nicht spoilern, aber ist halt jetzt blöd im Nachgang. Jetzt brauche ich die ganze Tour ja nicht erklären. Hat viel mit Sehen zu tun gehabt, deswegen Die nächste ist aber auch schon in Planung. Die kann ich eventuell frühzeitig anteasern, möchte ein bisschen Vorlauf haben. Und Stefan und ich, wir sind natürlich jetzt im Vorfeld herzlich dazu eingeladen. Du wirst uns diesmal rechtzeitig darüber informieren. Ich werde alle rechtzeitig informieren. Sehr und gut. Sie wird tatsächlich dann auch, das ist zumindest erstmal das Ziel, in den Gärten stattfinden, die ich da besucht habe. Das war quasi ein Vorbesichtigungstermin. Sehr und cool. In der Marienfelder Feldmark. Ja. Feldmark. Wo auch immer das ist. Klingt so wie kurz vor den Toren der Stadt. Ist vor den Toren der Stadt. Und vor der Grenze. An der Grenze. Ja. Quasi. Ja, Marienfelde, genau. Ja, aber schön. Es läuft. Also mehr das Felder läuft. Als Marien. Dann war ich gestern, das war ein sehr interessanter Termin für mich, ich wurde das erste Mal in meinem Leben von der Politik eingeladen. Ich hatte eine Mail bekommen von einer politischen Partei. Okay. Ist das Quatsch, politische Partei zu sagen? Ja, das ist wie weißer Schimmel. Ja. Okay. Doppelt gemoppelt. Es gibt auch schwarzen Schimmel. Ja. Oh, ja. Was Pferde angeht. Genau, ich habe auf jeden Fall, ich wurde eingeladen, um dieses Thema da mal vorzustellen, diese Initiative, die in der Mail stand drin. Ich habe Ihre Vorstellung bei einem anderen Termin gesehen und nicht die Gelegenheit ergriffen, Sie anzusprechen und würde gerne mal, dass Sie dasselbe Thema bei uns vorstellen. Ja. Habe ich gemacht. War so ein runder Tisch so von der Bezirksgruppe dieser Partei. Hab das da vorgestellt. Ist jetzt erstmal nichts weiter dazu zu sagen. Ich hätte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich kann nur sagen, ich musste meine Cola selber bezahlen. Okay, warst du aufgeregt? Dann weiß ich, welche Partei. Genau. Warst du aufgeregt? Nee, gar nicht. Gar nicht. Gar nicht, War doch bloß Politik. Ach so. Ja. Okay. Vielleicht war das Politik aufregend. Ja, das stimmt allerdings. Also man hat das gespürt, also dass das Politik ist und auch auf welchem Level das so stattfindet. Mal gucken. Also ich glaube jetzt nicht, dass sich daraus direkt was ergeben wird, also zumindest nicht für mich. Aber es war gut, da mal vorstellig geworden zu sein, damit sie wissen, wer im Stadtteil auch noch mitmischen will. Vielleicht hast du ein weiteres Mal einen ersten Schritt in eine größere Welt getan. Ja, also ich weiß zumindest, ich habe ja das Politikthema mir schon ein paar Mal angeguckt, weil ich dachte, vielleicht ist was Interessantes, aber so Politik ist jetzt nicht so. Naja, Politik ist nicht aufregend, eher aufgeregt. Ja, aber ich glaube, also ihr braucht nicht erwarten, dass ich in den nächsten 20 Jahren Politiker werde. Daran habe ich tatsächlich wirst nicht Bundeskanzler werden. Nee, da, ja. Brauch und anderes, letztes schönes Thema, da bin ich mit meinen 2 Wochen auch schon durch, zumindest mit den Highlights. Ich habe mir das Schmetterling-Thema mal genauer angeguckt. Das wollte ich fragen. Habe ich im Status super gesehen. Super interessant, was für eine Tür auf einmal aufgeht. Also wenn ich jetzt sagen würde, bei einem Spaziergang an Feld und Wiesen findet man, ich möchte mal behaupten, mindestens 4 bis 5 Schmetterlingsarten. Mhm. Dann wird man wahrscheinlich so denken, so viele Schmetterlingsarten gibt es doch gar nicht. Also von 4 wüsste ich. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, was du so kennst. Der Pfauenauge, der Admiral. Alter, stopp. Das Tagpfauenauge. Oh. Ja, okay. Man muss schon korrekt Admiral, sein. Sehr gut. Admiral. Ja. Übrigens, kleines Highlight, Admiral Vanessa Atalanta. Selbstverständlich. Sein voller jetzt noch, Name. Ich wollte gerade sagen, jetzt noch der Nachname. Mhm. Atalanta. Atalanta. Atalanta. Ja, weiter. Noch exotisch. Nummer 3. Dann haben wir selbstredend noch den Zitronenfalter. Ja, okay. Sehr mit gut. Einem etwas gelblichen Touch. Und dann gibt es da, glaube ich, noch den Kohlweißling, der ja, dann also ziemlich weiß ist. Kohlweißling. Das waren dann schon 4. Ja. Da gibt es übrigens einen großen und einen kleinen Kohlweißling. Ja. Aha. Ja. Es gibt auch Bläulinge. Ah, sowas habe ich noch nicht gesehen. Aber ist das nicht ein Vogel? Nee, es gibt tatsächlich das Wiesenvögelchen, das ist auch ein Schmetterling. Ja, ja aber der was ist der Kohlweißling? Es gibt einen Schmetterling, der heißt, der Kohlweißling ist kein Vogel, ne? Nein, die Kohlmeise okay. Ist ein Vogel. Okay. Ja, also sehr interessantes Thema, ja, weil man kennt wahrscheinlich das Tagpfauenauge, wobei das jetzt auch leider nicht mehr so verbreitet ist. Hm. Ah, da kannst du selber Abhilfe schaffen, indem du ein wenig Schmetterlingsstrauch oder auch Sommerflieder genannt sehr gut. Pflanzt. Als kleiner oberflächlicher Tipp, Schmetterlinge lieben violette Blüten. Ganz genau. Nee. Ja. Ganz genau. Haben wir nämlich ein befreundetes Pärchen besucht, ja. In deren Garten, in der Kolonie Edelweiß. Und die hatten sowas bei sich im Garten und wir waren völlig baff, wie viele Schmetterlinge dort rumflogen. Und das war tief violett. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Meine Tour, die ich gemacht habe, führte mich durch Wald und Wiesen und dann durch eine Kleingartensiedlung. Und die Schmetterlingsdichte war in der Kleingartensiedlung deutlich höher. Woraus ich nur schließen konnte, dass in der Kleingartensiedlung einfach viel mehr Blüten sind. Mhm. Ja. Und da habe ich zum Beispiel gesehen, Schornsteinfeger, kannte ich vorher auch nicht. Und Ochsenauge ist eigentlich auch ein sehr verbreiteter Schmetterling, würde man aber so nicht wahrnehmen. Mhm. Ja. Landkärtchen ist ein sehr abgefahrener Name für einen Schmetterling. Landkärtchen? Landkärtchen, ja. Landkärtchen. Der sieht bunt aus, bestimmt. Nee, der sieht aus wie eine Straßenkarte. Der ja. Hat so ein bisschen Straßen. Lauter Struktur drauf. Ja. Und vielleicht auch noch ein interessanter Fall. Also die Namen, ich kenne es ja nur aus der Vogelwelt, aber irgendwie. Klingen die nicht so fantasievoll und ungewöhnlich wie bei Schmetterlingen. Also Schornsteinfeger für einen Schmetterling finde ich schon ungewöhnlich. In der Tat. Landkärtchen, ungewöhnlich. Hätte ich eher für eine Berufsbezeichnung gehalten. Ja. Genau. Schornsteinfeger. Oder der aber er ist schwarz. Rabenschwarz der C-Falter, also C-Falter. Ja. Da denkst du, es gibt auch ein A, B und noch ein A und ein B-Falter. So. Ja. Heißt tatsächlich nur so, weil er auf der Rückseite jeder Schmetterling ein kleines weißes C hat. Er ist braun, der Schmetterling, und hat ein kleines weißes Struktur auf dem Flügel, was nach einem C aussieht. Okay, krass. Sachen gibt's. Ja. Die Natur ist bekloppt. Mann. Genau, interessantes Thema. Ja, alles jetzt so beiläufig bei diesen Initiativen-Dingen mit dabei. Wahnsinn. René vögelt jetzt nicht nur, er macht auch Schmetterlinge jetzt. Jetzt wird er auch gebutterflyt. Ja, die Katze auch. Dann kommen wir nahtlos zu Stefan und seinen letzten 2 Wochen. Was gab's denn für Kuchen? Jeden Tag, immer lecker. Habe ich mir nicht gemerkt. Ich kann dir nicht aufzählen, alle. Da wir hier schon Product Placement betrieben haben, weil wir festgestellt haben, Koppenrad und Wiese. Genau, Koppenrad und Wiese wäre so dein bevorzugtes. Ich empfehle an der Stelle einfach mal zu Rewe zu gehen. In Bäckerei Helbing. Abteilung. Keine Ahnung, woher das kommt. Bäckerei Lehmann. Auf jeden Fall kommst du gleich rein und vorne haben sie denn da so fertige Kuchen, größere Stückchen. Der Eierlikörkuchen ist nicht von dieser Welt. Der bei Lidl gibt es den nicht, ne? Nein. Bei Aldi auch nicht. Deswegen habe ich auch Rewe gesagt. Ja. Netto hatte mir schon auch nicht. Jetzt habe ich den Punkt verstanden. Vielleicht bei Penny. Frisch gemachte immer in diesem Plastik. Ja, genau. Der ist von der Bäckerei Helbing meistens. Ich kann ihn leider nicht uneingeschränkt empfehlen, weil er eben, wie gesagt, diese Plastikverpackung hat. Aber geschmacklich Donnerwetter. Ja, okay. Da kaufe ich auch viel. Werden wir mal ausprobieren. Ja. Gut. So, Stefan, bring mal ein bisschen Ordnung hier rein. Ja, warte, Kuchenthema. Ja, genau, nee, warte mal. Kuchenthema haben wir noch nicht erschaffen. Ich habe kein Kuchenthema. Nee, hast du irgendwas aus den letzten 2 Wochen zu berichten? Ja. Bring jetzt mal hier ein bisschen Ordnung rein. Okay. Ich war wieder unterwegs. Ah. Oh, wenn Stefan unterwegs ist. Meine, wollte jetzt nicht Freunde sagen, aber hier dieser René und der Marc, die hatten ja keine Zeit, die wollten ja nicht. Ach. Jetzt macht's. Ja. Klingeling. Jawohl, Genosse, Kamerad. Morgen, ihr Luschen. Ja, morgen, ihr Luschen. Bilder. Schmidt. Genau. Ich war in den Wühlmäusen und habe mir das Programm 25 Jahre Ausbilder Schmidt angeguckt. Unkraut vergeht nicht. Und ich muss sagen, es war sehr lustig. Es war wirklich lustig. Hast du gelacht? Ja, definitiv. Wir haben alle gelacht. Er hat das richtig gut gemacht. Es waren über 2 Stunden Programm. Und ja, er hat 25-jähriges Jubiläum, Bühnenjubiläum. Also hat er ein Best-of-Medley abgeliefert. Genau, er hat so ein bisschen erzählt und dazwischen mal gesagt, so jetzt spielen wir mal diese Nummer und die und hat davor was gesagt. Ah, schön. Hat auch erklärt, warum er zum Beispiel irgendwann, er war ja am Anfang immer bei Nightwash, kennen wir ja alle. Ja. Und irgendwann ist er da auch rausgeflogen beim WDR. Oh, hat er dreckige Wäsche gewaschen? Naja, er durfte nicht mal beim WDR auftreten. Kriegstreiber. Weil er hatte mal einen Live-Auftritt bei irgendeiner, ich glaube, Jubiläum von NRW oder so. Und sollte da was vorführen und hat einen bösen Witz über England gemacht. Und das war nicht so gut. Aber da stellt sich die Frage, gibt es überhaupt einen bösen Witz über England, den also man nicht machen kann? Der ging irgendwie so am Ende, er ist mit seiner Frau in Frankreich Urlaub gewesen und ist so spazieren gegangen und die Frau hat gesagt, oh, ist aber schön dieser rote Abendhimmel. Und da hat er gesagt, nee, England brennt. Und ja, also diese, das kam nicht gut an. Diese Cancel Culture hatte ich immer das Gefühl, ist in den Medien größer als im Internet. Weil ich weiß nicht, erinnerst du dich an Ingo Appelt, den seine Karriere hat ja auch ganz abrupt geendet. Genau, jetzt ist er wieder da. Ja. Ich wollte gerade sagen, der ist schon größer als je zuvor. Ja, aber soll ich dir sagen, wie seine Karriere geendet hat? Na? Einmal zu oft ficken gesagt? Nee, das war offenbar okay. Er hat eine babyähnliche Puppe genommen, also eine Puppe, die einem Baby gleich sah. Sieht, ja. Genau, hat die genommen und hat die ins Publikum geschossen. Und das wurde dann unter absoluter Geschmacklosigkeit, wahrscheinlich noch in Kombination mit dem Gag, den er dazu gemacht hat. Warte, du willst ein Kind von mir? Hier. Und das wurde, ja, das war sein Ende gewesen. Okay. Ich weiß nicht, ich kann mir Schlimmeres vorstellen. So ist es, ne? Ja, es ist komisch, weil dass da sofort so extrem dann abgecancelt wird, weil auch England brennt. Also ja. Nee, ist ja nicht geil, aber ja. Finde ich auch alles nicht so schlimm, aber deswegen, liebe Leute da draußen, habt ihr jetzt gelernt, warum ich kein Bühnenprogramm habe und wahrscheinlich nie auf die Bühne kommen werde, und weil warum mag sich ich in diesem da komische Vorstellungen habe. Warum mag sich in diesem Comedy-Podcast hier im Prinzip versteckt und Dinge sagt, die er sonst so nicht sagen dürfte? Wenn man... Hier hat er die Anonymität, die er braucht. Nee, den Freiraum. Ach, den Freiraum. Okay, so rum. Den kreativen. Ja, genau. Den kreativen Freiraum. Ja. Mein Name ist Marc und ich bin ja völlig anonym. Richtig. Weil super, Stefan. Nein, in Wirklichkeit heißt du ja nicht so. Marc wird natürlich nicht weiß von ja Rewe keiner. Bezahlt, richtig. Dass er hier Rewe-Werbung macht. Ja. Ne? Das genau. Ist ein Gag, weil sich nichts anderes auf Rewe reimt. Nee, weil sich nur auf Rewe das reimt, was Marc danach erzählt hat. So ist es. Ne? Aber nochmal zurück zu Ausbilder Schmidt. Ja. Also, wisst ihr eigentlich, wie er in Wirklichkeit heißt? Nein. Holger Müller. Und er hat am Ende des Programms hat er auch seine Mütze abgenommen und dann gesagt, so ein bisschen hier, über sich erzählt, ne? Dass es natürlich auch voll in sein Privatleben reinknallt, weil er kann manchmal einfach nicht anders, privat dann plötzlich zum Ausbilder Schmidt zu werden und sowas alles. Es war sehr interessant, sehr unterhaltsam und er kommt mit einem neuen Programm nächstes Jahr und da freue ich mich schon drauf. Cool. Und ist ja auch schwierig, ne? Achso, genau, übrigens interessanter Punkt noch. Die Wiedereinführung der Wehrpflicht wird ja diskutiert in Deutschland. Ja, dann braucht man Leute wie ihn. Und er hat gesagt, will er nicht. Weil es sind alles nur Luschen heute. Ja, und so morgen ging das Luschen. Alles, ne? Du brauchst echt nur so ein Claim, ja. Ne? So ein, wie heißt es, Signature. Und er hat es auch mit dem Publikum super gemacht. Ne? Er hat so gesagt, ich will mal eure Stimmung so wissen, wer gut drauf ist, sagt yippie yippie yay auf drei. Und die nicht so sind, sagt wie Willi von Biene Maya so nee. Und hat dann das ganze Publikum, hörte es richtig cool an. Also, es war mega, es war wirklich mega. Und ja, unterhaltsamer freut mich, herzlichen Abend. Glückwunsch. Ja. Quanta Costa? Glaube 33 Euro. Ja. Ne? Aber dafür hast du ziemlich weit hinten gesessen, schätze ich. Ja, aber das ist in den Wühlmäusen nicht schlimm, weil man hat einen super Blick, finde ich. Nee, also das ist ein super Theater, die Sitze sind gut gemacht und du hast einen guten Blick auf die Bühne. Das Problem bei den Wühlmäusen ist, dass wenn du unten auf dem Parkett sitzt und nicht oben auf den Emporen, dann sitzt du, wenn du ziemlich weit hinten sitzt, irgendwann unter der Empore, also das ist dann, also ist nicht mehr so der ganze Saal über dir, sondern dann hast du da noch so ein Dach über dir und dann ist das eigentlich nicht mehr ganz so toll. Ja, wobei das bei Comedy, bei Stand-Up-Comedy, glaube ich, geht's, weil das ist ja mehr Hören als Sehen. Ja. Also gut ist natürlich, dass sie den Ton nochmal verstärken, ne, über Mikrofon. Du meinst über Lautsprecher? Aber, genau. Nee, der spricht ins Mikrofon und dann wird es über Lautsprecher. Ah, so wie hier, weißt du? Details sind selbe sehr Technik. Wichtig. Ich finde es gut, dass wir das nochmal erschöpfend behandeln. Hast du auch recht. Deswegen bist du ja hier, Marc. Was dann natürlich noch schön wäre, also klar, wenn du weiter hinten sitzt, dann wird das Bühnenobjekt, also der Künstler, natürlich immer kleiner. Ach ne? so? Ist das Physik? Ja, das hat mit Physik zu tun, mit Optik. Ich dachte mit Perspektive. Genau. Und das wäre natürlich auch cool, wenn sie da noch so Monitore hätten, aber trotzdem, ich fand das super unterhaltsam. Das hat uns überhaupt nicht gestört. Kannst du den Bayer auch was anderes machen, im Handy surfen oder so? Du musst ja nur zuhören. Ja. Nein, war echt schön und jederzeit wieder. Und die nächsten Programme sind ja schon geplant und gebucht. Ja. Also von dir? Ja. Was ist das nächste? Das verrate ich nicht. Okay. Warum? Ich kann nur sagen, für nächstes Jahr habe ich schon die Echse genommen. Wir kommen da sowieso nicht mit. Die Echse, kennst du? Die was? Ja. Die Echse? Wie heißt der? Michael Hartz? Keine Ahnung, ist politisches Kabarett im weitesten Sinne. Ist das mit so einer Handpuppe? Ja, genau, aber eine übergroße. Ja, der Berliner Zoo. Ja, glaube ich, mag nicht so. Es ist eine große Echse, die er als Handpuppe hat. Und er, so eine Echse. So eine Echse. Ja. Und die hat immer, ja genau, und die hat eine riesige Zigarre. Ja, richtig. Und er ist nicht so der typische Bauredner, so wie Sascha Grammel. Das heißt, man sieht, wenn sich seine Lippen bewegen. Ich dachte an Grammel gerade. Ja, aber das ist auch witzig. Genau, und er sagt zum Publikum immer, gucken Sie jetzt bitte nicht mich an, sondern die Puppe. Genau. Ja, mal gucken. Also ein bisschen Kultur muss ja auch sein. Ne? Darf ich noch fragen, warum du das andere nicht verraten möchtest? Weil das vielleicht jemand hört, der unseren Podcast hört. Und du hast egal. Ja. Gut. Stefan hat Gründe. Aus Gründen. Richtig. Ja, wunderbar. Dann sind wir jetzt wieder alle auf Stand. Schön, dass ich so private Einblicke bei euch hatte. Und, sehr schön. Dass ich meinen privaten Einblick mit euch teilen konnte. Seid ihr ready für Hausaufgaben? Natürlich. Ach, haben wir Hausaufgaben? Ja, Tatsache. Aber, oh Gott. Ich bin ja für die Einführung eines neuen Schulsystems, was ein bisschen entspannter und spaßiger ist. Deswegen habe ich die Hausaufgaben heute ein bisschen verpackt. Mit Lückentexten. Die erste Hausaufgabe war nämlich, wie viele Bürgermeister hatte Berlin? Habt ihr eine Idee? Und, achso, jetzt, warte mal, wir müssen kurz klären, ja, weil ich das sehr informativ und interessant finde, wir müssen kurz klären, wann Berlin beginnt und ich würde sagen, mit der Gründung der, nach dem Zweiten Weltkrieg, Bundesrepublik. Also so um 48, 50. Also, okay, das neue Weil wenn Berlin, wir ins 1800 reingehen, das macht ja keinen Sinn. Nee. Die moderneren Bürgermeister suchen wir. Vielleicht Gegenfrage, alle wie viele Jahre wird der Berliner Bürgermeister gewählt? In der Regel? Weiß ich doch nicht. Alle 5 Jahre, ne, glaube ich? Mittlerweile sind das alle 5 Jahre. Ja. Aber ich würde fast sagen, vor nicht allzu langer Zeit waren es noch alle 4 Jahre, aber ich weiß es nicht genau. Wir können es auch anders machen. Wir gehen einfach rückwärts mal durch. Zählt die mal auch. Rückwärts. Ah ja, rückwärts ist einfacher. Okay. Dann fangen wir an. Aktueller Bürgermeister? Kai Wegener, CDU. Ja. Sehr gut. Vorgänger in? Vorgängerin. Na, Stefan? Oh Gott, ich habe gerade einen Blackout, aber es war doch... Also ich möchte euch daran erinnern, dass wir hatten ein kleines Debakel, weswegen wir neu wählen mussten, weswegen sich... Ist euch die Partei denn bewusst, die eventuell... Davor war es, glaube ich, die SPD. Genau, richtig. Also die SPD war es gewesen. Und wen hat die SPD... Es war nicht gestellt? Giffey, oder? Doch. Da war die tatsächlich? Franziska Giffey. Und davor war der Müller, glaube ich. Wie viele Jahre? Was denkst du? Ich war überrascht. Die war nicht so lange, ne? Ja, habe ich auch auf dem Schirm, aber es waren immerhin 2 Jahre. Immerhin, Aber war das nicht, hier ist was bei der Wahl blöd gelaufen, wir müssen nochmal neu wählen und dann hat die ihren Posten verloren? Sind da 2 Jahre vergangen? Ja, naja, da hat man jetzt auch wieder kein Zeitgefühl, ne? Das ist total komisch. Ja, na gut, wie auch immer. Also die Recherche ergab 21 bis 23, dann wird es wohl so sein. Ja. Vorgänger? Das war wieder ein Herr. Herr Müller, glaube ich, ne? Ja, richtig. Ja, richtig. SPD. Übrigens, weil ihr gerade die Länge gefragt habt. Moment. Franziska Giffey war doch keine regierende Bürgermeisterin. Doch. Nein, das war hier der Müller. Ja, und danach die Giffey. Nein. Die Giffey war nie regierende Bürgermeisterin. Doch. Die war regiert. Keine Minute. Haben Guck eine neue du auf Hausaufgabe. Wikipedia gerne nach, parallel. Und wir, solange sind meine Fakten die richtigen. Michael Müller ist übrigens der Corona-Bürgermeister, ne? Ja. Zur Corona-Zeit, genau. Wir erinnern uns an das Schreiben, was wir alle im Kasten hatten. Da ist da so ein Zettel rumgegangen zu Corona. Ich habe den irgendwo auch noch, weil ich das nicht mehr so... Dran erinnern. Ich glaube, das war so... War das so ein bisschen durchhaltemäßig? Er hat recht. René hat recht. Gut, jetzt sind meine Fakten auch Marx Fakten und somit ich glaub's zwar offiziell. Nicht, ich kann mich entsinnen, aber mir ist wirklich, dass sie so lange war, habe ich jetzt auch nicht gehört. Nein, es war der Müller und nach Müller kam dann der Wegener. Nee, nicht. Also Müller war übrigens von 2014 bis 2021. Das war sehr mathematisch lang. Sind das 7 Jahre. Ja. Müsste Stimmt. dann. Das sind aber 8 Jahre eigentlich, bei 2x4, wenn wir bei 4. Aber wir werden das im Auge behalten. Aber vorhin haben wir gesagt, alle 5 Jahre wird neu gewählt. Achso, habt ihr sowas gesagt? Ja. Gut, dann gehen wir mal auf den Vorgänger von Müller. Oh, das war noch nicht der Wovereit. Das war der Typ, der, doch, das war der Wovereit. Erstaunlicherweise, okay. Erstaunlicherweise hätte ich jetzt auch nicht gedacht, das ist der Wovereit gewesen. Das war der regierende Bürgermeister, der Sekt aus Pöms trinkt. Mhm. Ja, ich habe sein Buch gelesen. Ich glaube sogar, ich habe ja so eine Buchliste. Ich glaube, ich biete dieses Buch auch gerade, weil es so interessant ist, zum Könnt ihr von mir haben an. Mhm. Da bezieht er sich nämlich darauf, dass er so als der sekttrinkende Bürgermeister dargestellt wird und hat dafür auch eine gute Erklärung. Buch kann ich sehr empfehlen. Aber sexy. Ich glaube, das heißt tatsächlich, Wovereit reich, aber nicht mehr so sexy oder so. Mhm. Egal. Der erste Schuler Bürgermeister war das. Genau, auch interessant in der Biografie, ich bewerbe jetzt die Biografie, dass er die Story dann mal hinter den Kulissen wiedergibt, wie das zu diesem Outing kam. Sehr interessant. Gut. Wann hat er angefangen? Der 2001. 2001 jetzt schon. Wird's nämlich, jetzt, das davor war es ein Mann von der CDU. Genau, wir haben jetzt 3 Jahre lang hintereinander gerade die SPD, dreimal hintereinander die SPD gehabt und wir haben den davor, ist CDU. Richtig? Das war Eberhard Diepgen. Genau, Eberhard Diepgen, quasi ja so ein bisschen der Wende-Bürgermeister, weil in der Zeit, 91 hat er begonnen, war die Wende ja im vollen Gange. Wiedervereinigung, genau. Ein bisschen mit Anlauf und dem ganzen Thema, war er mittendrin. Also ich glaube, können wir sagen, Eberhard Diepgen, unser Wende-Bürgermeister. Ja. Warte, jetzt kommt's. 91 bis 2001, das sind 10 Jahre. Und bei Wovereit hatten wir gerade 2001 bis 14, das sind 13 Jahre. Früher hatten wir noch längere Amtszeiten. Halten wir fest, Klaus Wovereit, aktuell der längste Bürgermeister. Ja. Der längste. So, davor war, ja, jetzt wird's war das schon Walter Momper? Ja. Oder? Walter Momper, SPD. Ja, richtig, Walter Momper, 89, also direkt Wende bis 91. Hat im Prinzip die Wende übergeben. Genau. Und ich glaube, Walter Momper ist weniger Wende als dann der Diepgen. Ne? Ich glaube, der hat das vollere Programm, weil die Wende hat sich ja dann schon, es ist ja nicht mit dem Mauerfall erledigt gewesen, sondern ging erst los. Nein. Ja. Gut, Vorgänger von Walter Momper. Das war wird eine Überraschung. Von Weizsäcker. Nein. Es ist eine Überraschung, weil es ist tatsächlich auch Eberhard Diepgen. Ach so, der von war... Von 1984 bis 89 Diepgen, 5 Jahre, dann 2 Jahre Momper, 89 bis 91 und dann wieder Diepgen. Ah, okay. Mit 10 Jahren. So war das. Das heißt, der Diepgen kommt auf 15 Jahre, nicht durchgehend, ist also... Aber die neue Nummer 1. Wovereit, nah auf den Fersen. So lange im Amt, ja. Ja. So, Vorgänger von Diepgen. Weizsäcker. Ja, war für mich eine Überraschung. Richard von Weizsäcker, CDU und eigentlich Bundespräsident. Später dann. Ja. Später. War ich überrascht, dass Weizsäcker war ich überrascht. So, jetzt kommt ein kleiner Aussetzer. Und zwar... Entschuldige bitte, wie lange war Weizsäcker? 81 bis 84, 3 Jahre. Okay. Jetzt, der nächste, ich nenne ihn mal, ist Hans-Jochen Vogel, weil interessant ist da. SPD. Oder kennst du die Story? Nee. Also er wird als kommissarisch geführt, weil sein Vorgänger, nämlich aufgrund einer Affäre, also ich meine damit keine Liebesaffäre, ich habe jetzt keine Hintergründe, aber musste er weg und dann wurde Hans-Jochen Vogel quasi aus Bonn nach Berlin abkommandiert und hat das tatsächlich 1981 nur für wenige Monate, fast ein halbes Jahr kommissarisch übernommen. Mhm. Und wer war derjenige, den er abgelöst hat? Das ist für mich zu weit weg, das weiß ich nicht mehr. Okay. Die Namen sind bei mir dann auch nicht mehr im Kopf. Dietrich Stobbe. Ja, okay, der Name sagt mir noch was. 77 bis 81, SPD, genauso wie der Hans-Jochen Vogel, logisch, der hat ja seinen Posten übernommen. Davor war es auch die SPD, 67 bis 77, 10 Jahre lang, Klaus Schütz. Oh, den kenne ich nicht mehr. Dann kommt 57 bis 66, ebenfalls von der SPD, Willy Brandt. Ja. Sorry. Ich nehme alles zurück. 66 bis 67, SPD war Heinrich Alberts. Und Willy Brandt war sein Vorgänger. 9 Jahre, 57 bis 66. Alles klar. Und jetzt kommen ein paar Namen, die man wahrscheinlich keiner Person mehr zuordnen kann. Otto Suhr. Vielleicht ja, nur noch Straßennamen. Otto Suhr Allee. Genau. 55 bis 57, kurze 2 Jahre, SPD. Und Walter Schreiber, auch im Süden von Berlin. Walter auch. Schreiber Platz. 53 bis 55 von der CDU. Ja, genau. Und warte mal, habe ich noch einen? Ja. Einer fehlt nämlich, glaube ich, noch. Theodor Heuss. Ernst Reuter. Der andere Kreisverkehr. Auch straßentechnisch bekannt. Und dann sind wir nämlich auch bei der Zahl, ich habe mich gerade beim Zählen gewundert, bei der Zahl Nummer 16 angekommen. 48 bis 53 von der SPD. Mhm. Genau. Und das war ein lustiges Spiel. Ja. Und wenn wir jetzt nochmal, ich würde nochmal ganz kurz auf die Parteien gucken, weil das fand ich interessant. Ich fange mal jetzt hinten an. Wir haben regiert SPD, CDU. SPD, SPD, SPD, SPD, SPD, SPD, CDU, CDU, SPD, CDU, SPD, SPD, SPD, CDU. Wir haben gehört, da war mehr SPD dabei als CDU. Aber wie gesagt, auffällig ist wirklich, dass in der jüngeren Vergangenheit die keine große Lebenszeit mehr haben. Keine großen Amtszeiten. Nee, warte mal, aber Walter Schreiber 2 Jahre, Otto Suhr 2 Jahre, Willi Brandt 7 Jahre, ist ja jetzt auch nicht so aber doll. Konstant und stabil. Und wir können festhalten, Eberhard Diepgen und Klaus Wowereit sind die Bürgermeister mit dem größten Regierungsanteil und Amtszeiten, genau. Yes. Okay. Spannend. Gut, Hausaufgabe erledigt. Nächste Hausaufgabe. Haben Todesursachen. Eigentlich wolltest du nicht laufen. Todesursachen? Ja. Also die Frage, die wir gestellt haben, war, in welchen Ländern sterben die meisten Menschen? Na, das habe ich nicht. Ich habe nur ein bisschen über diese Studie mir rausgesucht. Okay, warte, dann machen wir kurz die kurzen Fakten. In welchen Ländern sterben die meisten Menschen? In den Drittländern. Ich gehe jetzt nicht ins Detail. China, weil jetzt einfach zu groß. Ja, die meisten zu Leute. Und Indien? Nach Indien, genau. Okay, ist natürlich jetzt blöd, deswegen haben wir die Frage mal prozentual wäre dann welches ist prozentual? Und da ist interessant, in osteuropäischen Räumen. Also tatsächlich Bulgarien, Ukraine und so. Und dann fragt man sich, warum. Und die Erklärung ist einfach, die haben die ältesten Menschen in der Bevölkerung. Na, dann älter als in Japan zum Beispiel? Na, offenbar, zumindest anteilmäßig sterben da mehr Ältere, ja. Und schlechtere Versorgung ist natürlich dann auch mal ein Thema. Und das in Kombination scheint Platz 1 für diese Länder. Ja, okay. Und jetzt war ja noch interessant, welche Todesursachen sind denn so die häufigsten? Hm. Bin gespannt. Was denkt ihr denn, wir hatten über das Thema Unfälle, das umschwirrt mich ja immer. Würde sagen, Unfälle ist so mit das Höchste? Nee, Krebs. Das häufigste Ursache. Herz, Kreislauf, Krebs. Krebs, ja. Ja, also Herz, Kreislauf. Also die Zahlen sind für Berlin. Hm? Vor 2 Jahren ungefähr. Herz, Kreislauf, 30%. Mhm. Na. Weil als Zahl müssten so um die 11.000 Menschen im Jahr sein. Okay. Und dann kommt Krebs mit 22%. Mhm. Und dann Atemwegserkrankungen. Okay. Aha. Also so auch Covid und so eine Geschichten. Und, ja. Und Unfälle ist tatsächlich auf Platz 4 erst. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber muss man ja ins Verhältnis setzen, ne? Berlin hat 4 Millionen Einwohner. Fast und wo passieren die meisten Unfälle? Zu richtig, Hause. Bei der Hausarbeit. Zu Hause, in der Küche. Ich sage immer, die meisten Unfälle passieren aus Versehen, deswegen muss man vorsichtig sein. Und achtsam. Hast du recht. Ja. Beides. Ja, ach je. Ist eine gute Kombination, hat sich die letzten Jahre bewährt. Und da habe ich im Augenwinkel hinter René gesehen, wie einer bei Rot über die Straße gelaufen ist und das Auto kam. Das passte ja. Ja. Wie die Faust aufs Auge. Exakt. Ja. Dann ganz kurz noch Thema Trinkbrunnen. Hatten wir letztens mal ja auch erschöpfend behandelt, aber noch genau ein kleines Add-on. Die Frage war, warum fließt das Wasser? Achso, ja, genau. Warum dauerhaft Wasser fließt? Wir sagen, es ist Wasserverschwendung. Tatsächlich wären je Brunnen mehr als 1000 Liter am Tag durchs Rohr gepfiffen. Aber Vorteil, stehendes Wasser fördert die Keimbildung. Mhm. Und der Knopfmechanismus wäre anfällig für Reparaturen. Ach je. Ja, das ist so der Hauptgrund. Und das Wasser wird ja wieder in den Abwasserkreislauf zurückgeführt. Das ist auch gut, dass da ein bisschen Bewegung ist. Aber aufgrund von Sparmaßnahmen prüft man tatsächlich, ob man nicht Knöpfe ranbaut oder eben so eine Konzepte, wie wir es beim letzten Mal hatten, zur Bewässerung von Bäumen. Das Beste aus beiden Welten. Der Wasserstrahl ist erstmal nur sehr, sehr gering. Also es kommt relativ wenig Wasser raus. Und dann hast du einen Knopf, der selbstverständlich Power. Vandalierungssicher ist. Ja. Ja, also nahezu wartungsfrei. Das kriegt man ingenieurstechnisch hin im 21. Jahrhundert, behaupte ich einfach mal. Mhm. Und wenn man das Knöpfchen drückt, dann wird der Strahl etwas heftiger, etwas stärker und dann kann man ganz gewohnt trinken. Dann hätte man das Beste. Okay. Und wo du gerade sagst, trinken, Trinkwasserpreisentwicklung hatte mich jetzt persönlich noch interessiert. Von 2005 bis heute habe ich mal geguckt, 2005 kostete der Kubikmeter 1,80 Euro. 1,80 Euro. Ja, ungefähr. Und heute kostet er 2,40 Euro. Das ist eine Preissteigerung von 30%. 30%. Und jetzt wer gerne wissen will, was ein Kubikmeter ist. Weil das sind... warte nochmal. Wir zahlen heute 2,40 Euro für einen Kubikmeter. Mhm. Wir denken jetzt an den Supermarkt. Das sind 666 1,5 Liter Flaschen. Das ist ein schöner Vergleich. Ah, okay. 666 1,5 Liter Flaschen. Also nicht ganz eine Europalette, würde ich mal schätzen. Ja, für 2,40 Euro. Eieieiei. Ich meine, Cola, die ich selber bezahlen musste, hat auch 2,40 Euro gekostet und das waren 0,3, wenn nicht sogar 0,2. Neulich habe ich mir ein Stück Kuchen gekauft, bei da wo ich arbeite. Und ein einziges kleines Stückchen Donauwelle für 2,70 Euro. Ja. Ich rechne immer in Trinkwasserpreisen. das sind 275 Flaschen stilles Wasser. So musst du mal machen beim nächsten Kuchenkauf. Da hätte ich ja 275 Flaschen Wasser für. Ich eröffne so dann dieses typische Guten Tag und dann eröffne ich das Gespräch meistens mit, sagen sie, die Preise hier ist das Verhandlungsbasis. Steht gar nicht dran. Kennst du nicht, können wir den Preis noch irgendwas machen? Ja, wir können die Nullen ausmalen. Oder natürlich, wie viel mehr wollen sie denn bezahlen? Eieieiei. Eine Verhandlungsstrategie. Wenn du was wissen willst, kommst du zu mir, Stefan. Stimmt, eigentlich hast du recht. Ja, ist Verhandlung. Bin ich ganz gut drin. Bin nämlich Sternzeichen Fuchs. Sternzeichen Fuchs? Aszendent, weiß ich nicht. Glaube ich dumm. Ja, genau. Oh mein Gott. So ist das. Haben wir noch eine Hausaufgabe aufgehabt? Nein. Das war genug an Hausaufgaben. Genau. Ich packe auch einen Stift weg, damit heute nicht so viel anfallen. Ich brauche Pause. Ja, nein. Ich würde dann jetzt zum großen Thema kommen. Haben wir ein großes Thema? Ja. Was denn für eins? Commodore. Was fällt euch zum Begriff Commodore ein? 2025 wollte ich dich nur dran erinnern. Ja. Also, und was hat Commodore 2025, also was passt da nicht zusammen? Also gibt's die noch? Erstmal kurz für die Leute, die den Commodore nicht kennen. Ja. Ne? Moment, erstmal, was soll es denn sein? Worüber reden wir denn? Hm. Ist es die Automarke von Opel? Nein, das Modell? Genau, wir reden über Computer. Ja. Genau, es gab eine Firma oder gibt Commodore. Eine Firma, die heißt Commodore. Weil ich glaube, es gibt nur noch die Marke, die Firma, die gibt es nicht mehr. Genau, von 54 bis 94 gab es Commodore oder CBM, die Commodore Business Machine. Manufacturer. Achso. Mhm. Genau, ich dachte auch erst Machines, aber es ist wohl Manufacturer. Und die sind bekannt aller Orten, auch bis heute eigentlich, für die Heimcomputer, die sie damals gebaut haben. Ja. Allen voran der Commodore 64. C64. Der C64 auch genannt. Und später dann die Reihe der Amiga-Computer. Der Commodore war, um Amiga, ein bisschen technischer zu werden, ein 8-Bit-Computer. Das war so 1982 kam der raus. Und der Amiga, da kam er so 85, glaube ich. Und das war dann ein 16-Bit-Computer. Der war deutlich fortschrittlicher. Ja, es gab ja noch dann Zwischendinger wie den C4, C16. Genau, das waren so abgespeckte VC20. Varianten. VC20. Der VC20 war der Vorläufer vom C64. Ja. Und nur um die Bedeutung von dem Commodore, die haben den Computer den Weg in die Wohnzimmer geebnet. Ganz genau. Waren die Anfänger, ja. War genau zur Wendezeit. Also das war im Prinzip, das ist der Einsteigercomputer überhaupt gewesen. Also ich glaube, der hat eine Verbreitung gehabt. Er wurde millionenfach verkauft, der Commodore 64. Der sogenannte Brotkasten, der heißt deswegen so, weil einfach die Form... Es gibt ja zwei Varianten. Es gab den C64-2, der sah dann schon, der hatte diesen Spitze. Ja, C64-2 oder C64-C, genau. Das war dann schon eine etwas modernere Form. Den hatte ich gehabt, tatsächlich. Ja, ich auch. Ich nicht. Ja, warum reden wir darüber? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Hast du den beim Aufräumen wiedergefunden? Nein. Ich könnte sofort einen aus dem Keller holen. Ich wollte gerade sagen, ja. Ja, viele Leute haben sowas noch im Keller. Und die Frage ist, kann man heutzutage noch etwas damit anfangen? Ja, kann man mit Sicherheit, weil die Dinger sind nahezu unkaputtbar, weil es sind keine mechanischen Teile dran. Also an dem Computer selber. Man brauchte allerdings ja noch ein Sekundärspeichermedium, was heutzutage bei jedem PC oder am Handy eingebaut ist. Nämlich etwas, wo man Sachen drauf speichert und die Daten bleiben dort erhalten, auch wenn kein Strom mehr dran ist. Und damals waren das sogenannte Disketten. Ich hatte sogar noch den Vorläufer, die sogenannte Datasette. Das war dann quasi ein Kassettenrekorder. Ja. Augenblick, wir haben hier Atmosphäre im Hintergrund. Irgendjemandem in der Stadt geht es sehr schlecht. Und deswegen ja, fährt jemand hin. Irgendwo im Osten der Stadt. Der fährt nämlich Richtung Osten. Richtig, ja. Und die Diskette hieß übrigens damals noch Floppy Disk. Die Floppy Disk. Das ist der, der Vorname, wollte ich gerade sagen. Der vormalige Name. Hm. Die ersten Floppies waren übrigens 8 Zoll groß. 8 Zoll, wollte gerade sagen. Das ist ja fast so groß wie eine Langspielplatte. Die Langspielplatte, die LP, die Schallplatten, die waren 12 Zoll. Mhm. Die 12 Inch. Und rund. Und rund, ja. Die Disketten selber, die waren eigentlich auch rund, bloß die waren immer in so Plastikhüllen. Genau. Die waren dann zwar auch sehr, sehr dünn. Das waren die 5,5 Zoll? 5,25 Zoll gab es dann. Ja. Dann gab es noch 3,5 Zoll genau. Und 3 Zoll und 2,5 Zoll. Und irgendwann hat man festgestellt, oh, man braucht das ganze Zeug nicht mehr. Dann kam, ja, dann waren die Festplatten groß genug und später gab es ja dann die SSD-Platten, also sprich auch keine mechanischen Teile mehr, nichts mehr, was sich dreht. Wo man in die, es musste sich drehen, damit man mit dem Schreiblesekopf irgendwie die Daten schreiben oder lesen konnte. Wenn ich nach 1990 geboren bin, warum sollte das für mich interessant sein? Oder welche Berührungspunkte ergeben sich da eventuell? Genau, also der erste Impuls ist doch zu sagen, naja, also wer sich heute mit so uralter Technik beschäftigt, der muss doch ein absoluter Nostalgiker sein. Ja, hier ist ja gleich das Computerspielemuseum, passt ja. Genau. Das bestimmt auch. Genau, ist ja nicht mal 100 Meter entfernt von hier. Da könnte man hingehen und könnte sich das nochmal angucken. Der C64 war der absolute Spielecomputer. Lügner. Es gab da tausende von Spielen für und natürlich, man konnte ihn auch für Textverarbeitung und Tabellenkalkulation und Datenbanken benutzen etc., was eben die Diskette so hergab. Mhm. Aber hauptsächlich wurde eben damit gedaddelt. Es gibt Echt? Bis ich kenne heute Leute, hauptsächlich wurde darauf programmiert. Also für mich war das der Einstieg in die Programmierwelt mit Basic. Ja, das auch. Aber du hast schon recht, durch die Disketten, vorher gab es ja nur die Eincheckkonsolen und durch CDs und Disketten war natürlich die Menge der Spiele, die man auf diesem Gerät, wo man Zugang zu hatte, enorm groß. Ja. Ja, genau. Die Diskette war natürlich auch viel preisgünstiger, als sich jedes Mal da so ein Steckmodul zu kaufen, und was in der Produktion viel teurer war. Es wurden vor allem auch wenig Spiele gekauft, muss man ganz ehrlich sagen, in der Zeit. Es gab eine große Raubkopierszene. Also es ist ja schon ein paar Jahre her, deswegen kann ich es ganz offen sagen. Ich habe kein einziges, ich habe 2 gekaufte Spiele besessen. Der Großteil kam alles über Disketten. Es gab eine richtig geile Demoszene mit Hackern und so, in der ich auch unterwegs war. Stefan wird das Video, ich habe tatsächlich im Internet eine Demo, in der ich mitgemacht habe, gefunden auf YouTube. Kann man sich angucken. Ja. Ja. Tja, also was ist nun mit deinem Rechner? Also, es gibt, was Commodore angeht, gibt es Neuigkeiten. Aber bevor ich dazu komme, wie gesagt, 1994 ging das ganze Zeug dann irgendwie pleite. Aber es gab seitdem immer wieder Firmen, die die Rechte an dem Namen Commodore und dem Logo etc. aufgekauft haben, um zu versuchen, eigene Produkte mit dieser eben sehr bekannten Marke auszustatten und in den Markt zu drücken. So, es gab sogar denn in den vergangenen Jahren Versuche, sozusagen neue Versionen von so einem Commodore 64 wieder auf den Markt zu bringen. Also, ich glaube, gerade für Entwicklungsländer, oder? Meinst du? Ist das so? Nee, mir ist so, als hätte ich das in dem Zusammenhang mal gehört. Aber da erzähl ich weiter. Nee, keine Ahnung, da weiß ich nichts drüber. Also eben alles von Fans für Fans, so nach dem Motto, ich habe sowas damals gehabt und komme da nicht mehr ran oder will nicht die Originalhardware haben, sondern etwas Moderneres, aber wo ich dann eben die alten Spiele drauf zocken kann. Und da haben sich die Leute hingesetzt und haben eben verschiedenste Retro-Hardware irgendwie zusammengebastelt und so Zeug eben verkauft, wo man dann tatsächlich, also ich hatte zum Beispiel sowas, das war ein Joystick, also ein Gerät, mit dem man den Spielfiguren irgendwie steuern konnte und in dem das Joystick... Das ist wirklich krass, man muss es heutzutage erklären, was ein Joystick ist. Ja. Das gibt's nicht mehr. Ihr könnt es euch aber denken, ne? Joystick. Ja, hatte ordentlich Spaß gemacht. Richtig. Und man musste nicht mal in die Hose greifen. Darauf wollte René hinaus. Genau. Jedenfalls, ich hatte einen Joystick besessen, der sah aus wie einer von damals, das brauchte man damals zum Zocken an den Heimcomputern. Und in diesem Joystick selber war eine einfache Version so eines C64 oder eines, ein Stück Hardware, was den nachgebildet hat von damals. Und dann waren in diesem Joystick, was weiß ich, so 20, 24 Spiele irgendwie eingebaut, hast du einen Fernseher angeschlossen und konntest du das daddeln. Mhm. Die Originalspiele von damals. Das ist eins von vielen Atari, Gadgets. Gab es von Atari auch. Also es gab ja, die Joysticks waren ja sehr gerätetypisch. Der C64-Joystick sah anders aus als der Atari-Joystick. Ja, die Joysticks waren eigentlich nicht gerätespezifisch. Du konntest also jeden Joystick, nee, die hatten alle einen Standardanschluss, das stimmt schon, aber irgendwie, es gab so, gefühlt gab es zwei Joystick-Modelle. Also zumindest gerade in der Anfangszeit, ich kannte zwei Joystick-Modelle. Den billigen, den du so bei so Spielen wie Wintergames zerstört hast. Also dem den Joystick immer hin und her. Und ich hatte so einen edlen Joystick, der so beim Bewegen geklickt hat. Klick, klick, klick. Ja, so mit Mikroschaltern. Ja. Und die waren für so eine Spiele, ich habe den im Schrank versteckt, wenn Freunde kamen, weil der war zehnmal hier so. Also der original Atari-Joystick, der so Atari klein war. Der Atari sieht doch anders aus. Ja, aber ich habe dann eine genaue Vorstellung und dann der Competition Pro, das war der erste mit diesen Mikroschaltern, später gab es dann noch andere Firmen etc., aber wir schweifen schon wieder etwas ab. Die Firmen, die kamen und gingen und einige Gadgets kamen auf den Markt und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Geschichte. Es ist nicht lange her, dass ein bekannter YouTuber namens Perry Fractic, der heißt eigentlich Christian Simpson aus Großbritannien, der hatte die Idee, mit Commodore etwas zu machen. Ist dann hingegangen an die Firma Commodore Corporation, die Rechte an der Marke hat und die Lizenzen eben vergibt, an die heranzutreten und zu sagen, pass auf, ich will hier irgendetwas machen mit Commodore und so die üblichen Modalitäten wären, ich zahle dir 6,4% Lizenzgebühren und dafür darf ich die Marke benutzen. Mhm. So. Und dann haben die gesagt, ja, wir können Ihnen eine Exklusivlizenz gewähren, aber Ihr Team scheint Commodore besser zu kennen als wir. Wir würden Ihnen gerne vielleicht das gesamte Unternehmen verkaufen. Okay. So. Da gibt es noch Unternehmen dazu? Jetzt bin ich ein bisschen gesprungen, weil zu diesem Perry Fractic gibt es ein bisschen was zu erzählen. Also ich habe gesagt, der ist relativ bekannt bei YouTube. Und zwar hat er in der Vergangenheit so ein paar Projekte gehabt, habe ich gesehen. Er ist so ein Retro-Tech-Enthusiast, interessiert sich also für alte Technik und hat die C64-Phase und damals die Hochzeit damals wohl auch selber miterlebt. Na jedenfalls, was ich gefunden habe, war, er hat sich für Knight Rider und dieses Knight Rider-Auto, den Kit, irgendwie interessiert. Und ich glaube, mich daran zu erinnern, ein YouTube-Video gesehen zu haben, da gab es wohl mal Aufnahmen. Und da haben sie in einer Episode diese Kit-Fahrzeuge einfach unter Erde begraben. Zack. Und wie die Amis so sind, so, oh, ist jetzt weg und da ist Erde drauf, brauchen wir uns nicht weiter drum zu kümmern, ist halt Müll. Hat man mit Atari-Spielen auch gemacht. Dann ist er dahin und hat das eben organisiert und viel Geld in die Hand genommen, um das Zeug wieder auszubuddeln und den Wagen wieder zu restaurieren. Ah, okay. Und solcherlei Projekte hat er einige auf die Beine gestellt. Dadurch ist er bei YouTube irgendwie bekannt geworden. Und dann hat er irgendwann sich gedacht, oh, jetzt mache ich mal ein etwas größeres Projekt. Ich gucke mal, ob ich mit Commodore irgendwas machen kann. Sag doch mal, wie war sein Name? Perry Fractic. Okay, alles klar. Wir verlinken das selbstverständlich alles in den Shownotes. Ihr werdet diesmal eine Mörder-Link-Liste bekommen. Aber wirklich? Weil diese Nachricht, dass er da was mit Commodore machen will, da haben auch viele auch deutschsprachige Websites drüber berichtet. IGN, PC Games Hardware, CRN, WinFuture, Digitech aus der Schweiz, der Standard aus Österreich, techbook.de, Heise Verlag zum Beispiel. Da werdet ihr eine Linkliste bekommen. Und jetzt dazu, wie das dann weiterging. Also die haben ihm angeboten, die gesamte Firma zu kaufen. So eine Firma ist natürlich nicht ganz preiswert. Ich frage mich, was die für einen Wert hat, was die da jetzt aktuell noch gemacht hat. Also wenn die nur ruht und nichts tut, dann ist die nichts wert. Naja, nichts tut im Sinne von, wir sind da, wir haben die Rechte, wenn ihr was machen wollt, dann kommt zu uns und wir verkaufen euch die Lizenzen. Das ist einfach deren Geschäftsmodell gewesen seit Jahren. Die sitzen auf der Marke, gut. So, und jetzt heißt es, er habe Commodore im Rahmen eines offiziellen Aktienkaufs für einen niedrigen siebenstelligen Betrag in US-Dollar übernommen, erklärt der Christian Simpson freudig erregt in seinem ersten YouTube-Video zu dem Thema und erklärt sich kurzerhand feistgrinsend zum neuen CEO von Commodore. Okay. Ein niedriger siebenstelliger Betrag, das heißt zwischen 1 und 5 Millionen US-Dollar, Die Verhandlungen waren wohl relativ hart. Weiterhin habe ich gelesen, bislang ist aber nur ein kleiner Teil des Kaufpreises bezahlt, wie Simpson zugibt. Für einen Teil davon hat er einen Kredit aufgenommen, andere Teile übernahmen irgendwelche Investoren. Und auch, ja genau, Angel Investors hieß es. Dahinter verbergen sich wohl wohlhabende Privatpersonen, die selbst Leidenschaft für das Projekt aufbringen und sich mit Kapital und Erfahrung daran beteiligen. So, er selbst hat auch privat da ordentlich Geld reingeschossen, aus Hypotheken, nehme ich an, auf Häuser oder Grundstücke und Familienvermögen, jede Menge. Mhm. Also ein Großteil des Geldes hat er jetzt irgendwie schon aufbringen können. Also er ist jetzt schon eingetragen als Besitzer von Commodore, wenngleich die alte Firma da noch Geld von ihm kriegt. Und das hat er dann in seinem zweiten Video auch bekannt gemacht, dass er jetzt tatsächlich Commodore gekauft hat. Und dann hat er am Ende des Videos, des zweiten Videos, einen Cliffhanger eingebaut, und wo er dann vorstellen wollte, was er jetzt konkret plant. Da ging es auch um eine Hardwareentwicklung. Aber im Abspann war dann zu erfahren, ja, in den nächsten 2 Wochen kommt dann ein neues Video. Okay. Und diese 2 Wochen, die hat er jetzt sicher in der Öffentlichkeit, dass darüber geredet wird. Und jetzt hat er 2 Wochen Zeit, um noch zusätzliches Kapital irgendwie einzusammeln und Leute an Bord zu holen. Und das ist das nächste Stichwort. Aber zunächst habe ich... Warte, ich möchte kurz sowas fürs Verständnis dazu sagen, damit man sich der Tragweite mal bewusst ist. Also erstmal ist super, super geil, was er da gemacht hat. Nerdig. Das für den jungen Menschen von heute, das muss man sich so vorstellen, als würde jetzt in 20 Jahren vielleicht Facebook, Facebook geht langsam den Bach runter, ja. Man macht Facebook dicht, kein Mensch vermisst Facebook. Facebook, 10, 15 Jahre nichts von gehört. Und jetzt kommt einer und kauft die Marke Facebook. So muss man sich das vorstellen. Ja, genau. Ne? Also das hat, also Commodore, also was für eine Marke. Also wenn man alles aufschreiben müsste, was die eigentlich für den Softwarebereich gemacht haben, also viele Leute wären gar keine Programmierer geworden, wenn sie nicht diesen Kasten vor der Nase gehabt hätten. Ich bin einer davon, ja. Wir haben den von damals von unserem, wie hieß das, Geld, Begrüßungsgeld gekauft, also was man als Ostdeutscher bekommen hat, nach der Wiedervereinigung. Nee, nach Begrüßungsgeld gab es das nach der Wiedervereinigung? Nein, gab's beim Mauerfall. Direkt, ne? Gab's direkt nach dem Mauerfall direkt, ja. Nach dem Mauerfall. Davon 100 D-Mark pro Person, glaube ich, ne? Genau, und davon haben wir damals den C64 geholt. Hm. Und ganz ehrlich, der hat das aus mir gemacht, was ich jetzt bin. Ist das so gut gewesen dann? Das ist gut, und das hat er tausendfach gemacht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die ambitioniertesten Programmierer, die ich so kenne, in meinen Kreisen, sind halt tatsächlich die, die es dann mit dem Alter von 12 Jahren vor dieser Kiste saßen und da so tief eingetaucht sind und dieses Thema so aufgesaugt haben. Ja. Ja, kann ich gut nachempfinden. Ein Dienst an der Menschheit. Und ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. In 2 Wochen wissen wir mehr. Ja, genau, in 2 Wochen wissen wir mehr. Von den 2 Wochen ist mittlerweile schon wieder 1 Woche rum. Oh. Man darf gespannt sein. Vielleicht kriegen wir dann da nochmal in der nächsten Folge des Podcasts ein Update. Ich rechne fest damit. Es kann natürlich auch sein, dass das wie eine Seifenblase dann einfach wieder zerplatzt, weil er irgendwie nicht genug Geld zusammenkriegt etc. Aber was ich noch weiß, ist, er hat einige alte Hasen aus der C64- und Amiga-Zeit von Commodore wieder aus der Versenkung geholt. Ich habe da auch ein paar Namen. Ja, wo man auch so sagt, oh, die müssen doch uralt sein. Nee. Die sind schon älter, sie sind teilweise im Rentenalter, aber die sind noch nicht uralt. Nee. Sie waren damals bei Commodore-Zeiten, waren sie vielleicht in den 20ern, das ist 40 Jahre her, dann sind sie jetzt in den 60ern. Ja. Das geht noch, da ist man noch leistungsfähig. Ja. Da kann man zumindest seine Erfahrung irgendwie mit einbringen. Ja, und die sollen das ganze Projekt dann irgendwie leiten. So, und dann jetzt noch etwas zur Vision. Er sagt, Leitspruch dieser neuen Firma soll sein, wir ehren unsere Vergangenheit und gestalten damit die Zukunft. Hochtrabend. So, jetzt heißt es wirklich, den richtigen Riecher zu haben. Genau, der CEO möchte mit modernen Retro-Produkten den 80er-Jahre-Zeitgeist wiederbeleben. Alte und junge Fans sollen wieder die Freude empfinden, die er selbst als Jugendlicher mit seinem Commodore 64 hatte. Der Plan ist, Hardwareherstellern zu ermöglichen, Produkte unter dem Namen Commodore zu entwickeln. Ausdrücklich gefragt sind dabei Fangruppen, also so von Fans für Fans, die bereits Ersatzteile und Neuheiten für Commodore verkaufen, sie aber nicht lizenzieren konnten. Mhm. Für Commodore, bla bla bla, statt bla bla, statt billiger Massenware soll es um Produkte mit sorgfältig kontrollierter Qualität gehen. Alles das heißt, der plant tatsächlich ein Produkt zu machen. Ja, nicht nur eins. Wir können also Gesundheit damit rechnen, dass er quasi den C64 wieder aufleben lässt in einer zeitgemäßen Variante. Ja, und da stellt sich ein weiteres Mal die Frage, wer braucht das heutzutage? Ja, wenn ich mich damit beschäftigen will, dann kann ich einen modernen PC oder einen Macintosh-Computer nehmen oder einen Linux-Rechner auch, kann dort irgendwas eine Software drauflaufen lassen, die dann den gesamten C64 von damals emuliert, also nachbildet. Ja, gibt es jetzt auch garantiert schon fürs Handy so eine Emulatoren, du kannst die Originalspiele ja alle spielen. Auf iPhone alles, genau. Ja. Aber du hast ja gerade selber gesagt, seine Zielgruppe oder zumindest die Gruppe, mit der er das hochziehen will, werden die Leute sein, die es damals halt selber miterlebt haben. Da stellt sich die Frage, wie groß ist so eine Zielgruppe? Weil die Leute werden ja auch älter und sterben aus. Ich finde, man kann den Kinovergleich mal ranziehen. Es ist ja seltsam, dass bestimmte Kinofilme, wie zum Beispiel Turtles und so, mit sehr großem Abstand im Kino erscheinen. Und ich glaube, die Idee ist, und die funktioniert wahrscheinlich sehr gut, Dinge, die du in deiner Kindheit wahrgenommen hast, wirst du später als Erwachsener weiter konsumieren. Ja, ja. Wenn du also, bin ich bei dir. Wie alt bist du als Kind? 12, 10? Wenn du also 20 Jahre später... wie alt ist man eigentlich so als Kind? Wenn du 20 Jahre später mit demselben Thema nochmal hochkommst, dann sind die damals 12-Jährigen 30 Jahre alt und haben finanziell viel größere Mittel. Also nichts ist smarter, als einen Trend von vor 20 Jahren wiederzubeleben, um da mal die Erwachsenen... Also einen Jugendtrend, einen Kindertrend. Ja, aber es handelt sich hier um Hochtechnik. Und die entwickelt sich dummerweise sehr, sehr schnell das weiter. Das stimmt schon. Vielleicht, es geht ja gar nicht darum, jetzt ein, für damalige Zeiten war der C64 Hightech. Ohne Frage. Aber es geht ja gar nicht darum, den Anspruch der Hightech jetzt zu erfüllen, glaube ich. Sondern es geht darum, dieses Retro-Gefühl wiederzugeben. Ja. Ja. Ja, aber dazu, ja, ist glaube ich jetzt Spekulation, ne? Da müsste man wirklich gucken, was da jetzt kommt. Ja, wir können gespannt sein. Ja. Und wir können nur die Daumen drücken, dass er das Geld nicht in den Sand gesetzt hat. Ja, ja. Ich kann euch nur empfehlen, einfach mal selber zu recherchieren, wie viele Gadgets es gibt. Also ein PC im Commodore 64 Gehäuse mit Emulation oder so ein C64 Mini, der sieht so aus. Es gibt so ein Mini C64, genau. Ganz genau, wo also die Tastatur gar nicht funktioniert, weil sie viel zu klein wäre. Oder. Es gibt sogar, das kann man mal googeln, ich habe es neulich irgendwo gelesen, ein C64, der als Kassensystem, ich glaube in Amerika irgendwo war es. Bei einer Bäckerei, die haben zwei C64. Und die laufen dort seit 40 Jahren ununterbrochen. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Dann gibt es ja auch diesen Amiga, der irgendwo in irgendeiner Schule die Heizungsanlage steuert, wo man auch sagt, ja, wir wissen halt nicht, was passiert, wie man das bedient und wir lassen den einfach, weil er funktioniert. Ja, siehst du? Ja, langlebige Technik. Der Amiga, das war mein Einstieg. Echt? Ja, siehst du, da gab es ja auch diesen Amiga Krieg 500. Zwischen Amigianern und C64-Usern. Mhm. Die Amigianer saßen bei uns immer auf dem ziemlich hohen Rost und die C64-Programmierer waren die Schlauen mit dem Wissen. Weil das ist genau der Punkt. Ich kenne weniger Programmierer auf dem Amiga als auf dem C64. Ha. Dann bin ich wohl die Ausnahme eher. Was hast du programmiert auf dem Amiga? Amiga Basic gab es doch. Das war doch krass. Maschinensprache? Nee, das war ja schon Assembler, also das war richtig eine Programmiersprache. Ja, okay. Amiga Basic, dann gab es QBasic, okay, und dann gab es Visual Basic. Das ist ja schon dann was weiterentwickelt. Auf dem C64 hattest du dieses Standard Basic V2. Ja. Und du hattest die Möglichkeit, in Maschinensprache zu programmieren. Hm. Und da gab es, das kannst du dir heute gar nicht mehr vorstellen, es gab Computerzeitschriften und Bücher, wo du den Quellcode abgetippt hast. Und weil es so schwierig wäre, die Befehle zu tippen, wurden Zahlenkolonnen gemacht. Du hast also Zahlenkolonnen abgetippt. Habe ich damals selber abgetippt. Ich habe auch gesessen, ewig Listings abtippen. Heute würdest du den QR-Code scannen. Wenn du einen kleinen Fehler eingebaut hast, hat es nicht funktioniert. Ja. Und dazu wurde dann später die Prüfsumme entwickelt. Das heißt, du hast eine Zeile abgetippt aus, ich ich weiß nicht, 20 Zeichen oder sowas. Und hinten war eine Prüfsumme und die musst du stimmen, hast du geguckt, ob die übereinstimmen mit dem, was du auf deinem Bildschirm hast. Genau, später wurde das sogar automatisiert. Das Wahnsinn. Heißt, du hast eine Eingabemaske gehabt, hast dort so eine Zahlenkolonne von 8 Zahlen irgendwie eingegeben, so Hexadezimalzahlen, also nicht Basis 10, sondern Basis 16, auch schon wieder viel zu technisch, tut mir leid. Ja. Und dann hast hinten die Prüfsumme eingegeben und dann hat das Eingabeprogramm bestätigt, ob die Prüfsumme stimmt. Ah ja. Also kann man sich nicht vorstellen, warum hat man das abgetippt? Weil du dann im Endeffekt ein Programm hattest, ein kleines, was nichts Tolles gemacht hat, das vielleicht eine sogenannte Sprite über den Bildschirm gejagt hat, einfach das gesagt hast, oh cool, hier fliegt eine kleine Grafik über den Bildschirm. Ja. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Was für Pionierzeiten und vor allen Dingen in welcher Länge? So eine Pionierphasen hast du ja heutzutage gar nicht mehr. Also der C64 hat mich bestimmt 3-4 Jahre locker beschäftigt, ohne dass sich da irgendwas entwickelt hat, doll. Und heutzutage musst du schon ganz schön Gas geben. Nach 3 Jahren hast du das dritte Handy. Ja. Stefan, die Ausbildung, die ich und Stefan gemacht haben, die haben wir an Rechnern gemacht, die waren schon out, als wir angefangen haben mit der Ausbildung. Die dann Feuer gefangen haben. Ja. Feuer gefangen. Der gute MFA-Computer. Ja. Ach je. Mehr kennt ihn nicht. Wir haben über Dinge gesprochen im Unterricht, die an Computern gar nicht realisierbar war, weil weder Internetverbindung vorhanden war oder irgendwas. Also ja, und heute? Wie ist es heute? Anders. Weiß ich nicht. Besser. Besser wahrscheinlich. Hoffentlich. Ja, wahrscheinlich. Hoffentlich. Wahrscheinlich. Ja, schön. Also Marc, danke für den tollen Ausflug. Ich hoffe, da war auch was dabei für den einen oder anderen von euch da draußen. Wie viel Geld kriegst du jetzt von Commodore? Das Werbeweiter? Muss ich noch unter Verschluss halten. Ich glaube 6,4%. Okay, sehr gut. Ja, so ist das. Schön. Ich kann ja nochmal kurz berichten. Ich habe ja zurück zur Basis quasi. Ich stelle euch mal eine Frage und zwar, wann läuft euer Personalausweis ab? Oh, ich müsste nachgucken. In etwa, nee, muss nicht nachgucken. Mich interessiert es ja selber. Dauert noch, oder? 3 Jahren. Und Führerschein? Den muss man ja auch mittlerweile alle 15 Jahre erneuern. Das hat noch Zeit. Okay, wenn ihr das macht. Zwischenfrage, was ist, wenn ich nicht verlängere den Führerschein? Dann ist er ungültig, automatisch. Aber ich kriege jederzeit einen neuen. Naja, du musst den verlängern. Du musst ja keine Prüfung machen, du musst einfach das Dokument nochmal aktualisieren. Nein, und wenn man das macht, braucht man ja ein Foto. Und ich bin ja so dumm, ich habe ja seit 100 Jahren kein Passfoto mehr gemacht. Also hast du dein altes aus dem Schrank genommen, bist damit hingerannt. Sieht ja aus wie heute, genau. Und dann haben die gesagt, das entspricht aber nicht den neuen Regeln. Ja. Und ich habe mich dann gefragt, wo macht man denn heute Passfotos? Und jetzt mal die Bei Frage Bei denen vor an Ort. Euch. Was? Bei denen vor Ort. Ja, das geht mittlerweile. Genau. Also früher bist du zum Fotografen gegangen, hast gesagt, ich möchte bitte einmal ein Set Passbilder haben. Genau, so kenne ich mich auch, also kenne ich das auch. Aber 12 Euro. Ist, wenn der zum Beispiel auf dem Bürgeramt kaputt ist und du gerade den Termin hast? Dann kannst du auch zum Fotoautomaten gehen oder dein Handy benutzen. Wäre Nummer 2. Und Handy wäre Nummer 3 bei Handy mir. Ist auch richtig. Aber Handy ist günstiger. Ich würde mit Handy anfangen. Ja gut, Handy brauchst du dann, also kannst du dann auf einen persönlichen, einen privaten Drucker ausdrucken oder im Fotodienst irgendwie sowas, ne? Ja. Wäre jetzt möglich, genau. Ich habe es so ähnlich gemacht, ich bin zu DM gegangen. Haben die Dein Markt. Drogeriemärkte. Drogerie, oh, der Franzose spricht. Da kannst du direkt dein Handy anschließen und ausdrucken. Nee, die machen ja selbst Fotoservice. Ach so? Sondern da hat mich nämlich eine Dame fotografiert. Die Azubine wahrscheinlich. Du wirst lachen. In dem ersten Laden ging es nicht, weil irgendwie die Zugangsdaten nicht stimmten. Welche Zugangsdaten? Die nutzen ja auch nur eine App auf irgendein Handy. Foto-App, die brauchen keine Zugangsdaten. Ja doch, die müssen sich ja irgendwie authentifizieren. Das hat nicht geklappt, da habe ich einen anderen DM. Und wie du sagst, René, das waren immer nur die jungen Mitarbeiter, die das konnten. Ja. Und dann hat es geklappt. Die älteren Mitarbeiter haben gesagt, so Fotos, neumodischer Scheiß. Wahrscheinlich mit dem Privathandy. Ja, ist doch schön, hat sie ein Foto von mir. Genau. Und genau, das hat sie gemacht und das hat auch super geklappt. Die Fotos sind digital signiert, auch biometrisch und lizenziert für die neuen Vorgaben des Personalausweis, weil beim Personal gibt es ja neue Vorgaben, die dürfen ja nur noch elektronisch übermittelt werden. Also kannst du nicht mehr mit einem Papierfoto hingehen. Das geht nicht mehr. Ja, Marc? Aber wie neu sind diese neuen Vorgaben? Seit Mai gelten die. Diesen Jahres? Ja, das aber heißt... Aber warte mal, was? Ja genau, wie auch ein Fotostudio muss die Fotos digital weitergeben. Okay, wo ist das Problem? Das Problem? Ja, die lädt man hoch oder so. Gehst du auf eine Webseite die und gehen in die... Genau, die... Achso, warte mal, das kann ich es euch ja zeigen. Ja, ich wie würdest du... Du kannst ja, während du dein Handy oder dein Passwort da rauskramst, wie genau läuft das ab? Du hast das Foto auf dem Rechner? Genau, du... Achso, der Stefan hat dir gerade von DM eine Karte, dein biometrisches Passbild... Richtig. Und da ist ein QR-Code mit bei, den das Bürgeramt so einscannen kann. 45 Zentimeter, 5 Euro. Ja, das ist ja auch okay. Genau. Und da ist ein QR-Code, ja, ich sehe es gerade. Genau. Also da ist und tatsächlich eine Karte drin und ein QR-Code. Also das ist es quasi. Ah, ja. Genau. Da und sieht man auch mein Foto. Die M-Code, als für die Warnungsfoto denkbar ungeeignet. Richtig. Was erzeugt dieser Code? Also ja, kannst du gerne probieren. Ist ein halbes Jahr gültig. Ein halbes Jahr liegt er in der Cloud. Und das Bürgeramt kann dort das Foto runterladen. Und der Hintergrund ist halt Fälschungssicherheit. Ne? Das heißt, wenn du in ein Fotostudio gegangen bist, ein Passbild gekriegt hast, hättest du das verändern können. Also, und jetzt kriegst du quasi, kriegt das Amt digital. Okay, warte mal, um es jetzt zu verstehen, weil die Karte, die jetzt da drin ist, da ist dein Gesicht drauf und daneben ist ein QR-Code. Ja. Das ist ja nur eine Referenz. Das heißt, in Wirklichkeit, nur damit du siehst, das Bild zu dem QR-Code. In Wirklichkeit ist es also so, dass hinter dem QR, dass die ein Foto von dir gemacht haben und das meine irgendwo, so. Ach, in Papier sogar die auch. Die habe ich auch noch. Aber natürlich aber, sieht man hier, nicht mal zerschnitten, ne? Früher beim Fotografen haben wir. Schere hast du aber selber zu Hause. Ja, gut. Muss man für 5 Euro, 6 Euro. Aber warte mal, das heißt, die hat das Foto gemacht und hat das jetzt irgendwo hochgeladen. Richtig. Und hat dann in, also es ist ja ein geschlossenes System wahrscheinlich, hat dann im Gegenzug diesen QR-Code bekommen. Jawohl. Und das heißt, jetzt liegt dein Passbild verifiziert auf irgendeinem Server. Genau. Weißt du, auf welchem Server? Ja, da steckt ja, ich glaube, Fotoparadies ist, glaube ich, so eine Marke. www.dm.de. Also das ist ein Unternehmen, das ist nichts Staatliches. Genau, aber also DM hat ja sozusagen... Also ein privatwirtschaftliches Unternehmen liegt dahinter? Ja, okay. Garantiert. Und wenn du den QR-Code das aufrufst, was passiert dann? Habe ich noch nicht probiert. Du hast es doch gerade... Hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Das heißt, du reichst jetzt du gehst gar nicht den digitalen Weg, aber normalerweise wäre es jetzt so, dass du beim Verlängern, beim digitalen Verlängern über das Internet, geht das? Oder gibst du dann im Amt diesen QR-Code ab? Oder du gibst im Amt diesen QR-Code ab. Du musst ja unterschreiben, dass du einen neuen Ausweis hast. Ach so, und die ziehen dann über den QR-Code das Bild. Richtig, ne? Und dann wissen die, weil es ja zertifiziert ist, dass es das Originalbild ist. Dass es wirklich das Bild ist, was gemacht wurde von dir. Und das ist auch musstest das du ein Ausweis vorzeigen? Ich war ja noch nicht da, ich habe nächste Woche meinen Termin. Beim Foto machen? Nein. Ach so, das heißt, die macht eine Sichtkontrolle, die guckt sich jetzt das Passbild an und sagt... Weil du kannst die hat mich doch fotografiert. Nein, das war ich beim doch. Amt. Was? Beim Amt. Da gehe ich nächste Woche erst hin. Ja, aber die wird dann diese Karte, du kannst ja nicht jetzt nur mit QR-Code hin. Weil dann könntest du ja von mir einen QR-Code nehmen. Ja, wieso? Ach so, ne, die sieht ja schon. Ja, die sieht doch, dass ich versuche ja gerade das System zu hacken. Da muss schon um die Person verstehen. drauf sein, die vor ihr das sitzt. Das heißt, sie guckt sich diese Karte an, guckt drauf, sagt, okay, das ist ihr Gesicht, alles da, dann akzeptiere ich diesen QR-Code und wir werden uns digital das Passbild ziehen. Ja. Das heißt, rein theoretisch, wenn ich mit Photoshop jetzt so eine Karte mache, das ist ja in 5 Minuten gemacht, also ich brauche ja nur den QR-Code austauschen gegen einen anderen. Ja, aber du musst ja zertifiziert sein mit deinem System. Du musst ja... Also du kannst es ja nicht einfach hacken. Aber ich könnte jetzt ohne Problem mein Gesicht darauf machen. Ja. So könnte genau dieselbe Karte erzeugen, könnte jetzt mit diesem Ding zu irgendeiner Ausweisstelle gehen und könnte sagen, gucken Sie drauf, ist mein Gesicht, der QR-Code, es hat aber dein Passbild. Ja, aber das müssen ja nur zertifizierte Quellen. Aber wir das merken wird schon, abgesichert wir merken sein, schon, es ist nicht mehr so, dass man mit seinen Passbildern, die man beim Fotografen gemacht hat, geht da nicht mehr hin mit seinen Papierpassbildern, sondern die Passbilder müssen digital sein. Ja. Das heißt, die akzeptieren auch keine Papierpassbilder. Danke für den Applaus. Diesmal brauchen wir kein Einspiel. Genau. Also, ja, jein. Also, es ist so, genau, René versucht den Applaus einzufangen. Es ist so, das ist auch der Grund, wenn es digital ist, zum Beispiel beim Personalausweis, Reisepass und so weiter, ist es so, dass, ich habe ja ein bisschen recherchiert, wollte ja verschiedene Fotostudios und viele machen es gerade nicht. Weil die einfach die nicht Technik umgerüstet nicht haben. Genau. Ja. Ne? Also es ist ja noch recht neu. Und ich glaube, DM war auch der Vorreiter bei den Drogerien, die als erstes diesen Vertrag hatten, dass sie das durften. Und ich lasse ja erstmal meinen Führerschein verlängern und da gelten auch die alten Regeln. Ja. Ne? Da habe ich extra die Behörden-Hotline angerufen, nachgefragt, weil ich mir nicht sicher war. Und da brauche ich nur ein Passfoto mitbringen. Aber es muss biometrisch aber sein. Aber du darfst kein, kein biologisches. Doch, kein es muss ein biometrisches sein. Kein digitales Passbild mitbringen. Nein. Weil nein. Das hieß ja, dass sie quasi, du gibst einen USB-Stick hin, sie ziehen eine Datei rüber. Das ist schon IT-technisch überhaupt nicht erlaubt. Genau. Wegen Viren und keine Ahnung und Trojanern und so. Das heißt, die dürfen keine Datei von dir entgegennehmen. Das wird der Grund sein. Weil sie könnte ja rein theoretisch sagen, oh, Stefan kommt, dann lege ich mal einen Ordner an Stefan, an, dann gibt er mir sein Passwort, das lege ich in den Ordner rein und das schicke ich dann an den Service. Die haben auch kein Commodore mehr. Ja. Nein. Nee. Aber also, ja, man merkt, es klingt mega kompliziert, was da jetzt ablaufen ist, aber es hat offenbar seine Berechtigung. Es hat was mit Sicherheit zu tun und natürlich mit Digitalisierung der Bürokratie, ne? Der Verwaltung. Und beim Führerschein ist es so, das ist ja aktuell noch Ländersache, also Deutschland als Land gesehen. Nee, du, Länder ist doch Berlin, Brandenburg. Ja, aber ich meine jetzt Staat, nee, dann ist es Staatssache, ne? Bundessache, genau. Ja. Aber es ist schon in Aussicht, dass es bald europaweit soweit sein wird, dass man das auch nur noch digital das Foto dort einschicken kann. Also interessant. Also spannende Sache, weil ich war wirklich, wann habe ich zum letzten Mal im Bürgeramt irgendwas mit Fotos gemacht? Das ist ja schon ewig, Ich habe kürzlich auch zwei Situationen gehabt mit Passbildern. Das eine ist meine Krankenkassenkarte. Stimmt, das gab es vor ein paar Jahren. Das war jetzt aktuell. Musstest du ein neues einreichen? Ich musste neu einreichen. Okay. Wahrscheinlich war meine Karte abgelaufen oder keine Ahnung. Und das habe ich mit dem Handy einfach gemacht. Mhm. Habe im Photoshop das alles gesehen und habe von der weißen Wand zurechtgeschoben und so. Ja. Und habe das tatsächlich per Formular hochgeladen. Da gab es ein extra Formular und da habe ich es reingeladen, genau. Ja. Das war der Weg. Nee, Quatsch, nein, ganz anders. Sorry, ich entschuldige mich. Krankenkassen-App so war vielleicht. Meine erste, nee, ich habe es auf dem postalischen Weg tatsächlich gemacht. Hm? Ich habe das Passbild ausgedruckt auf normalem Papier und habe das auf den vorgesehenen Spot der Rückantwort geklebt und die haben so ein Ding genommen. Und klingt jetzt nicht klappt. So super sicher, ja, war ja so vorgesehen. Also ich habe ein Schreiben angeklickt mit Antwort schreiben, Klebefläche, Passwort aufkleben, Passbild aufkleben, digitaler Upload wäre möglich gewesen. Hm. Genau. Die andere Sache war BVG. Da ging das tatsächlich online über die BVG-App, war jetzt nicht für mich, sondern für eine Kinderkarte, also Kinderticket, Schülerticket. Mhm. Und da war witzig gewesen, beim Hochladen irgendwie war das Bild gedreht und so, es wurde tatsächlich querformatig dann auf die Karte gemacht. Das heißt, ach du Scheiße, hat keine Qualitätskontrolle. Keine Qualitätskontrolle. Oh Gott. Wir haben noch den zweiten Weg dann auch genommen. Mhm. Der war vor Ort bei der BVG. Die holt ihr Handy raus, macht ein Foto und klärt das alle an. Ich weiß jetzt nicht, ob es ihr Diensttelefon oder ihr privates Handy war. Aber da war es relativ unbürokratisch und untechnisch. Aber ja, wir werden uns daran gewöhnen, dass sich das auch ändern wird. Genauso hat die es ja bei DM auch gemacht. Ne? Also die hat wahrscheinlich hier von diesem Fotodienst einfach die App genommen und dann abfotografiert. Ich bin gespannt, wann die Sparkassenkarte einen Ausweis ein Passbild hat. Sorry. Ja, mal gucken. Komm, Telefonkarte. Ja, so ist es mit der heutigen Zeit. Ja, und wir hätten noch viele andere Themen vor der Brust, aber liebe Leute, die Zeit ist schon wieder sehr weit fortgeschritten. Aber ich finde, wir müssen langsam wieder. Zum Beispiel hätten wir noch gehabt Restaurants, Barzahlung oder Kartenzahlung. Spannendes Thema, werden wir die nächsten Male mal durchgehen. Warum kann man in den meisten Restaurants nur noch bar bezahlen? Nee, das ist so eine gewagte These, weil man hört auch das ganze Gegenteil. Es gibt genug Leute, die sagen, uns wird heimlich das Bargeld abgeschafft. Da gibt es solche und solche. Aber für die eine Seite gibt es einen Grund und für die andere auch. Und wir werden das in einer der nächsten Folgen erörtern. Genau. Dann können wir euch noch erzählen, wann endlich die S15 fährt. Ach, schade. Das wurde ja verschoben. Ja. Mal wieder. Mich hätte da so viel interessiert zur S15, aber beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Gab es denn noch irgendwas, was wichtig war? Was wichtig war? Na, ich hab, das Messer- und Waffenverbot. Ja, das wird in zwei Wochen auch noch so sein. Genau, also, da wird sich nichts ändern. Okay, gab es keine aktuelle Berlin-News oder so? Aber selbstverständlich. Ja gut, da warte ich drauf. Heute? Die Mohrenstraße. Ach so, die Möhrenstraße, Die Mohrenstraße, jetzt sage ich selber schon. wir sind in Folge 168. Da haben wir doch schon in Folge 50 drüber gesprochen, oder? Ist das so? Ja, wahrscheinlich. Das ist ja, wir hatten mal eine Diskussionsfolge dazu. Das ist, die Mohrenstraße ist Diskussionsthema, seit die Mohrenstraße heißt. Ich sage es euch. Nach vielem Hick und Hack hat jetzt ein Verwaltungsgericht gesagt, Einsprüche gegen die Umbenennung sind abgeschmettert. Genau. Die nicht Umbenennung kann jetzt vorgenommen werden. Ach so, das Oberverwaltungsgericht. Die Umbenennung wird abgeschmettert. Und das ist nicht mehr, also das ist eine feste Entscheidung, die kann nicht rückgängig gemacht werden, die kann nicht geändert werden. Und damit steht der Umbenennung nichts mehr im Weg. So, der neue Name lautet wie folgt, der Vollständigkeit halber. Anton Wilhelm, ich buchstabiere nicht, der heißt so, ja? Anton Wilhelm Amo Straße. Anton Wilhelm Amo. Ja. Das ist ein Doppelvorname. Richtig. Anton, die nächste Station. Ja, Anton, das heißt, Wilhelm auch der U-Bahnhof wird umbenannt, aber ich weiß noch nicht, ob er auch so dann heißen wird oder einen anderen Namen. Ist es nicht tatsächlich so, genau, ich glaube nämlich, die BVG hat da eigenes Hoheitsrecht, wie der Hersteller heißt, ne? Die können machen, was sie lustig sind. Ja. Ja. Also ich habe die Meldung hier auf rbb24.de und da sind ja auch immer Kommentare unter dem Artikel und die sind sehr gemischt. Ja, Veränderungen haben immer, bringen immer ja, auch Gegner mit sich. Naja, was heißt Veränderung? Also der, ich fand es zum Beispiel interessant, dass einige gesagt haben, es hat noch nie einer einen plausiblen Grund genannt, warum die Straße denn jetzt so heißt. Weil das ist ja auch nur eine Seite, dass sie sagen, das ist was Negatives, warum die so heißt. Ne? Ja. Also, ja. Aber es ist dann so, nach etlichen Jahren der Diskussion und mal schauen. Wird eine Menge Geld kosten? Interessiert aber keinen. Man hätte sie ja auch nach einer neutralen nennen können. Ich hätte einfach Ö-Punkt darüber gesetzt und dann Mörnstraße das in 5 Minuten gemacht. Ja, ja. Stimmt, eigentlich hast du recht. Ich mach mir die Welt wie die Wiese. Oh, aber warum so kompliziert, ne, wenn es auch einfach geht? Genau. Ja. Wir verfolgen das weiter und wir sind die Ersten, die vom neuen, umbenannten U-Bahnhof und von der neuen Straße berichten. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal für die Fehlmeldung in einer der letzten Folgen bezüglich der Mornstraße Mornstraße-Umbenennung entschuldigen. Ach so? Ich war doch der Annahme, dass die Meldung am 1. April, was mir nicht bewusst so. War. Du bist aber auch leicht zu beeinflussen. Ja, nee. Leider. Also. Ich habe nicht aufs Datum des Beitrags geguckt. Ich hoffe, das entschuldigt mich. Naja. Gut. Jetzt, dann wird es Zeit. Das war lustig. Ha, und jetzt kommt es noch lustiger. Aber was für eine super Überleitung. Na, mal gucken. Na, gucken wir mal. Jetzt kommt schon die Sonne raus. Herrlich. Kannst deine Winterjacke ausziehen. Ich habe doch nichts drunter. Ruhe bitte. Gut. Ich möchte Witze erzählen. Dann, Marc fängt an. Der witzigste hier. Sagt der Gast zum Ober, Herr Ober. Herr Ober, in meiner Suppe schwimmt ein Hörgerät. Was? Okay. Ja, ich bin auch heute thematisch unterwegs. Ich erzähle die Geschichte einer Beziehung in 3 Teilen. Wir fangen an mit dem ersten Date. Sie so, du hast noch nicht einmal gelacht, seit wir zusammen sind. Er, ne, ich dachte, du suchst was Ernstes. Boah, naja. Deni hat auch Ausbilder Schmidt erzählt, den kennt ihr schon. Was haben Frauen und Handgranaten gemeinsam? Wenn du den Ring abziehst, dann ist dein Haus weg. Ui. Wenn du den Ring abziehst, ist dein Haus weg. Oh, das ist aber Stefan, das nah an England brennt. Ich würde da vorsichtig sein. Ja. Ganz vorsichtig, mein Freund. Dünnes Eis. Okay, ein Klassiker. Ein Mann überfällt einen Bus mit japanischen Touristen. Die Polizei hat vom Räuber über 3200 Fotos bekommen. Genau. Ja, schön. Eine Klassikfolge. Ja. Ich finde es aber gut. Hauptsache wir lachen. So, wir sind jetzt bei der Beziehung auch schon am Ende. So schnell kann es gehen. Szenen eines Beziehungsende. Es liegt nicht an dir. Es liegt an mir. Ich habe einfach was Besseres verdient. So, der ist auch von Ausbilder Schmidt. Wie lautet das Sprichwort bei den Minensuchern? Wer sucht, der findet. Wer drauftritt, verschwindet. Donnerwetter. Ja, gut. Wird ja nicht besser. Der hat er die neu aufgelegt? Ich kannte die noch gar nicht. Nee? Kennst du nicht? Das ist gut. Das ist der war witzig. Okay, Füße hoch, der kommt flach. Der Trainer nach dem Spiel zu seiner Sportmannschaft. Ich habe euch vor dem Spiel gesagt, spielt, wie ihr noch nie gespielt habt. Und nicht spielt, als ob ihr noch nie gespielt hättet. Oh, gut. Sehr, sehr gut. Ja, Beziehungsende. Immer noch. Und da der weise Hinweis, denkt daran, dass am Scheitern einer Beziehung immer 2 Schuld haben. Also es macht überhaupt keinen Sinn, dass ihr euch nur über euren Ex-Partner beschwert, sondern ihr müsst auch an seine Mutter denken, die ihn erzogen hat. Absolut. Absolut richtig. Was haben wir denn hier noch? Die Ärztin zum Patienten, sie sind gerade noch rechtzeitig zu mir gekommen. Darauf der Patient, ist es denn wirklich so schlimm? Die Ärztin sagt, nee, das nicht, aber am nächsten Tag wäre es von selbst weggegangen. Ja, auch klassisch. Wie wäre es noch mit einem Bonuswert? Auf jeden Fall. Okay, treffen sich 2 Bauern, sagt der eine. Stell dir vor, ich bin gestern mit dem Traktor in eine Radarfalle gefahren. Und, meint der andere, hat es geblitzt? Nein, gescheppert. Der ist ein Klassiker. Das ist eine richtig gute Witze bisher, Marc. Super. Ich habe noch passend zum eigentlich heißen Wetter im Juli. Jetzt heulen wieder alle rum wegen 35 Grad im Schatten. Meine Güte, ey. Dann geh doch nicht in Schatten. Genau. Absolut, ne? So, Zum Abschied noch mal ein Ärztewitz. Wie verabschieden sich die Teilnehmer eines Ärztekongresses? Der Augenarzt sagt, man sieht sich. Der Urologe sagt, hey Leute, ich verpiss mich. Die HNO-Ärztin sagt, lass mal wieder von euch hören. Die Tierärztin sagt, ich mach die Fliege. Der Kardiologe sagt, bye, pass auf dich auf. Die Gynäkologin, bis die Tage oder ich schau mal wieder rein. Der Orthopäde, Hals- und Beinbruch. Und der Dermatologe, haut ab. Okay, hast du noch einen, Marc? Sicher. Na komm, dann einen noch. Okay. Der Lehrer stellt sich vor seine Klasse hin und sagt, wer kann mir die drei Eishellige nennen? Ich. Ja, welche sind es denn? Langnese, Schöller und Mövenpick. War klar. Meine Fresse, ey. Wirklich gut. Die Steigerung von faul. Faul. Fauler. Stinkend faul. Zu faul zum Stinken. Oh, sehr gut. Sehr gut. Der Patient wollte von der Ärztin wissen, ist meine Erkrankung eigentlich lebensgefährlich? Aber Frau Doktor, ruft Herr Müller erschrocken, ich bin verrutscht, Entschuldigung. Ja, das passte gerade gar nicht. Ich habe mich gerade gewundert, dass ich das Thema erinnerte. Genau, nochmal. Wollte der Patient von der Ärztin noch wissen, ist meine Erkrankung eigentlich lebensgefährlich? Aber nein, meint die Ärztin, sonst hätten die doch schon längst meine Rechnung bekommen. Donnerwetter. Ja. Gut, sind wir durch? Ja, es fehlt natürlich noch eine Weisheit des Tages. Ihr wisst, die Weisheit gibt es immer im Doppelpack, aber Marc, bitte. Euer Part. Marie von Ebner-Eschenbach. Oh ja, ein sehr guter Zitategeber. Solange man redet, erfährt man nichts. Ja, oh, Bombe. Das sagen genau die Richtigen, die die ganze Zeit jetzt über eine Stunde blablabla. Echt mal. Ja, und meine Weisheit des Tages ist, niemand hat uns je gesagt, dass sich Mut oft wie Angst anfühlt. In der Tat. Ja. Ich habe Tränen in den Augen. Vor Kälte. Nein. Kalt ist wirklich. Ach komm, René, du bist aber auch ein ganz schöner, eine Weichwurst. Hey. Weißwurst. Ich werde jetzt eine Temperaturmessung durchführen. In dieser Zeit würde ich sagen, während ist diese Messung Puls läuft. Da? Nee, Temperatur. Wir haben immer noch die Höchsttemperatur von 21 Grad. Eben, es ist wunderschön. Eben kam die Sonne. Ist das da jetzt läuft einer in T-Shirt und warte mal, aber kurzen ist das, Hosen. Ist das Live-Temperatur hier? Ja, ja, überall, in der ganzen Stadt. Nee, ich hab ein Thermometer und das Thermometer sagt 18,2 Grad. Naja. Hier, ich habe hier ein Thermometer. Aha. Hier, dieses Thermometer sagt 18,2 Grad. Jetzt es ist im egal, Moment. Wo es steckt, es lügt offensichtlich. Genau. So, liebe, aber Hauptsache das Internet, was überhaupt nicht hier ist, ich sehe es gar nicht, weiß, wie viel Grad. Liebe Zuhörende, liebe Podcast-Fans, ich nutze mal die Gelegenheit, hier rein zu kretschen. Wir verabschieden uns an der Stelle. Genau, ich wünsche eine schöne Restwoche. Genau. Und René will auch noch was sagen? Ich will ganz kurz noch sagen, ich habe bei den Witzen vergessen, Tierwitze und Schulwitze. Top. Also, da bei dem Suchwort Tierwitze und Schulwitze sind wir auf Platz 1 bei Google. Yes. Yippie, yippie, yeah. Okay. Ja, das war Folge 168. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ja. Und hier sind die Outtakes. Hallo, hörst du uns gut? Ja, hörst du uns gut? Hörst du uns gut? So, nee, könnt ihr euch, so. Ihr könnt euch, alles gut, ihr könnt euch völlig undiszipliniert am Mikrofon verhalten. So wie immer. Wir haben heute einen Toningenieur an Bord. Ist ja geil hier. Mit Toningenieur. Ja, heute mit Toningenieur. Ach ja. So, heute darf jeder über sein eigenes Thema sprechen. Er muss bei den anderen auch gar nicht zuhören, kann einfach mit seinem Thema weitermachen, wenn die anderen zwischenrufen, komplett weg ignorieren. Das ist, als ob ihr 3 Podcasts auf einmal hört. Richtig. Ja, hier bekommt man noch was für das Geld, was man nicht bezahlt. Da kann ich euch empfehlen, heute nur mit dem linken Ohr zu hören. Das ist nämlich meine Spur. Achso, meine ist die rechte. Und Marc ist wieder überall drin. Ich brülle überall rein. Er steckt sich wieder überall rein, ja. Warte mal, ist meine wirklich die rechte? Nee, das entscheide ich immer spontan, wie ich Bock habe. René kann nicht nur nicht rechnen, er hat auch eine ausgeprägte Links-Rechts-Schwäche. Es könnte aber auch eine Links-Rechts-Schwäche sein. Wir wissen es noch nicht genau. Ja, solange man diese Schwäche nicht politisch hat, ist alles gut. Oh, willkommen beim politätischen Thema. Ja, ich wollte gerade sagen. Okay. Hier geht's ja ab. Ich habe nichts vorbereitet. 17:02. Außer Hausaufgaben. Da ist ja wie immer. Ja. Hast du die Folgennummer vorbereitet? Die habe ich, das natürlich, die Standards habe ich immer dabei. Ach ja, das wäre ganz was Neues. Wollen wir anfangen? Habt ihr Bock? Habt ihr Bock? Ja. Seid ihr dabei? Ja. Ja, sagen wir mal so. Ich bin nicht zum Spaß hier. Also, wir machen, warte. Shoot. 1, 2, 3, 4, Podcast. Nee, müsst ihr schon mitmachen. Wenn ja, nee, heute nicht. Ich war letztes Mal dabei. Okay. Ich will mich hier nicht so in den Vordergrund spielen. Die Leute gucken, also haben wir ein Glück, heute ist geschlossene Veranstaltung, aber nicht wirklich? Im, na guck mal hinten, aber nicht im gesamten. Ach so, okay. Na, können wir doch her mal hin. In wir können mal dahin gucken, umziehen. Was da ist. Ja. Na gut. Ja? Bei mir irgendwie ja, alles mit der Aussteuerung. Wie gesagt, ja, alles wir haben okay. Toningenieur dabei. Du kannst, Marc lernt ja dazu, wird ja jede Folge besser du sein. Du kannst halt stimmt. machen, wie du lustig bist. Sag mal, du schreist heute wieder nach Prügel. Mein liebstes deutsches Wort. Prügel. Aber ich halte jetzt meine Fresse, okay. Weil jetzt ist Stefan dran. Jetzt geht's los. Ja. Ist der Ton okay, Herr Toningenieur? Der ich Ton gar ist kein Falken. Perfekt. Jetzt. Grün. Wenn ich nicht sage, Weib, schmeckt mir dein Essen. Also leg los. Lasst uns einen Aufsager machen. Tschüss. Du musst ins Mikrofon sprechen. Achso, ja. Okay. Nochmal? Warte. Genau. Ja? Ja. Okay, also nochmal. Morgen, ihr Luschen. Ach, hau ab. Es ist 16 Uhr. Ich habe die ganze Nacht gezockt. Ja, und ich habe wieder wie ein verrückter Hausaufgaben erledigt. Gut. Drückst du hier auf den weißen Knopf mit dem Viereck?